In diesen Tagen des Jahres 1944 lebt in Cuernavaca auch die schöne Hilde, Hilde Krüger. Sie ist Schauspielerin aus Deutschland. Ihre erste Rolle spielte sie 1935 in dem Film »Nur nicht weich werden, Susanne«. Propagandaminister Goebbels war begeistert gewesen von ihr und protegierte sie und machte sie, wie viele meinten, zu seiner Geliebten. Doch Hilde verließ Deutschland mit Beginn des Krieges, ging nach Hollywood, um dort eine Weltkarriere zu beginnen. Das klappt zwar nicht, aber sie fand fantastische und reiche Männer, J. Paul Getty wurde ihr Verehrer, sie residierte im Hotel Beverly Wilshire, dann wechselte sie über zum Budweiser-Erben Gerd von Gonthardt, lebte mal in St. Louis bei seinen Brauereien, mal weiter in Hollywood und wartete auf Rollen. Auf der Leinwand fanden sich erstmal keine. Dafür eine geheimnisvolle politische Wichtige im Leben. 1940 wurde sie vom deutschen Geheimdienst angeworben, mit dem Auftrag nach Mexiko zu gehen, Kontakte in die höchsten Kreise zu knüpfen, gute Kontakte, enge Kontakte und für Deutschland in Mexiko Politik zu machen. Und Hilde Krüger ging und Hilde Krüger machte Politik und wurde Nazi-Deutschlands wirkungsvollste Waffe in Mexiko. Am 9. Februar 1941 hatte sie im Fond eines großen Wagens die Grenze nach Mexiko passiert. Ihre Papiere wiesen die stolze Blonde als Amerikanerin aus. Ein Empfehlungsschreiben hatte sie auch von Jean-Paul Getty, dem reichsten Mann Amerikas. Es war, als hätte Mexiko nur auf die blonde, charmante, anpassungsfreudige Hilde gewartet. Ihr gelingt alles und sofort. Zunächst knüpft sie enge Bande zum Staatssekretär im Finanzministerium, dann wechselt sie über zum Innenminister Miguel Alemán. Er mietet für sie ein Apartment in bester Lage und besucht sie Nacht für Nacht. Der amerikanische Geheimdienst protokolliert mit, gewöhnlich komme er um 11 Uhr abends und verlasse die Wohnung wieder um 4 Uhr früh. Zugleich wird sie mit dem mächtigen General Juan Almazán gesehen und mit dem Außenminister Ezequiel Padilla. Die Regierung Mexikos in der Hand der blonden Hilde Krüger. Der Innenminister stellt hunderte Visa aus, mit denen 300 deutsche Spione ins Land einreisen. Da die Regierung ein paar Jahre zuvor die gesamte Öl- und Rohstoffindustrie des Landes verstaatlicht hat, ist es auch ein leichtes, hunderte Tonnen Petroleum, Quecksilber, Rohöl von Veracruz in Richtung Deutschland ausführen zu lassen. Die meisten am Schmuggel Beteiligten sind Bekannte und Geliebte Hilde Krügers. Doch dann kam Pearl Harbor und die USA griffen ein. Deutsche Agenten wurden enttarnt, Hilde kam in Haft. Aber sie war die alte Hilde geblieben, der Innenminister sorgte für ihre Freilassung und sie fühlte sich nun doppelt frei, wählte statt des Ministers den Playboy Nacho de la Torre, den schönen Enkel des ehemaligen Präsidenten Porfirio Díaz, und lebte nun in dessen prachtvoller Villa in Cuernavaca, spielte in mexikanischen Filmen mit, studierte Geschichte und liebte das Land und die Stadt. Vielleicht sind sie sich begegnet in diesen Tagen in Cuernavaca, die grauhaarige Dichterin und die Spionin mit den blonden Locken und vielleicht auch der Mann mit den traurigen Augen und Selbstmordgedanken am Pool und der Trinker mit den Locken aus dem weißen Turm mit Blick auf den Vulkan. Auf alle Fälle war es keine Paranoia, die die deutschen Immigranten überall Verrat, Beobachtung und Feinde vermuten ließ. Sie wurden beobachtet, verfolgt, beobachteten sich untereinander, verfassten Berichte, schrieben Briefe nach Moskau, belauerten sich und hatten Angst. Umgeben von Gespenstern, beobachtet von Feinden und Menschen, die man für Freunde hielt. Umstellt von Ahnungen und Ängsten. Der amerikanische Geheimdienst FBI hat in diesen Jahren mehr als 1000 Seiten über die Kommunistin Anna Seghers verfasst. Sie haben Briefe abgefangen und geöffnet, haben nach Botschaften mit Geheimtinte geschrieben gesucht. Sie haben die amerikanische Ausgabe vom 7. Kreuz akribisch nach Spuren durchforstet, ob in diesem Buch ein Code verborgen sei, mit dessen Hilfe man ihre verschlüsselten Botschaften entschlüsseln könnte. Sie haben Menschen beobachten lassen, nur weil man in ihrem Bücherregal eine Ausgabe des 7. Kreuzes fand. Ein entfesselter Geheimdienst erklärte ausgerechnet jenen Befreiungsroman zum Verdachtsfall, der gleichzeitig den US Marines zur Stärkung der moralischen Kampfkraft in den Krieg mitgegeben wurde. Anna Seghers war ständig im Visier. Spione erschlichen sich unter falschen Vorgaben Zutritt in ihre Wohnung in Mexico City und berichteten dann ihren Arbeitgebern, die Frau sei sehr misstrauisch und außerdem habe sie kaum Bücher in ihrer Wohnung. Erster Eindruck der Verdächtigen: Haar sehr grau, früher schwarz, Größe ungefähr 5 Fuß 4 Zoll, Gewicht ungefähr 120 Pfund, Besonderheiten extrem nervös und misstrauisch. Blenden wir uns kurz ein in den Kriminalfall Seghers in Mexiko aus der Sicht eines FBI-Spitzels. Es wurde festgestellt, dass Anna Seghers nicht gern von Leuten in ihrer Wohnung besucht wird, deren politischen Hintergrund sie nicht kennt. Als sie unter einem Vorwand interviewt wurde, wurde beobachtet, wie es dreimal klingelte. Bei jedem Klingeln sprang das Objekt eilig auf und ging in den Wohnungsflur, als wolle sie einen Besucher abfangen, bevor er in die Wohnung kommt. Ihre Bemühungen waren so auffällig, dass selbst, Klammer auf, Name hier ausgeschwärzt, Klammer zu, bemerkte, dass sie offenbar jemanden erwarte. Es war offensichtlich, dass sie verhindern wollte, dass der erwartete Besucher in die Wohnung kam, solange der Schreiber dieses Berichts noch da war. Gleich zwei Ängste der Anna Seghers sind in diesem kurzen Ausschnitt und in ihrem »Jumped up hurriedly« vereint. Die Angst vor dem Besucher als möglicher Agenten und die Angst vor einem weiteren Besucher, der ihren ersten Besuch für einen Agenten halten könnte, mit dem sie, Seghers, heimlich auf vertrautem Fuß zu stehen scheint. Möglichkeiten, Ängste, Verdächtigungen von allen Seiten. Jeder beobachtet jeden. Und alle sind verdächtig. Auch ihren Autounfall hielt das FBI keineswegs einfach für einen Autounfall. In den Akten schwanken die Spitzel zwischen Selbstmordversuch oder Attentat durch Nazi-Thugs. Einfach nur ein Unfall. Das schien in diesem Umfeld des Kampfes jeder gegen jeden keine wahrscheinliche Option. Auch ihre Briefe aus Cuernavaca Anfang des Jahres 1944 hat das FBI alle abgefangen, geöffnet, übersetzt, interpretiert und zu den Akten gelegt. Ihre Nachricht an den amerikanischen Verlag Little Brown, dass das neue Ende von Transit absolut notwendig sei, obwohl sie wisse, wie viel neue Arbeit das für den Übersetzer bedeute. Auch die Bedenken des Übersetzers sind erhalten geblieben, der sich in einem Brief an den Verlag wundert, warum die Autorin diese Änderungen so dringend gemacht habe und vor allem fragt, ob das wirklich eine Verbesserung sei. Er selbst scheint das keineswegs so gesehen zu haben. Auch das Manuskript des Ausflugs der toten Mädchen fängt das FBI ab und fertigt sogleich, lange vor dem amerikanischen Verlag, eine erste Übersetzung an, die, obwohl der Zensor bescheiden erklärt, es handele sich um eine ganz freie Übersetzung, sich sehr gut liest. »No, from much further away from Europe, the man looked at me smiling as though I had set from the moon.« Und auch die mexikanischen Melancholien der Anna Seghers sind in den Akten sicher verwahrt. Ihr unstillbares Heimweh. »I should like to spend my old age, if I live to see it, very uneventfully in my hometown Mainz on Foster Street, lined with old trees«, schreibt sie am 28. Januar 1944. Und Anfang des Jahres hatte sie an zwei Bekannte in La Paz, Bolivien, über die Folgen ihres Gedächtnisverlustes geschrieben: »When I read your letter, where you mentioned my father and apple cider and crushed cakes, then everything was clear to me again, so that your kind letter has a better effect than doctors and friends.« Das Heraufbeschwören heimatlichen Kuchens und Apfelweins und die Erinnerung an ihren Vater habe auf die Dichterin in Mexiko einen heilenderen Effekt als jeder ärztliche Rat. Heimat heilt. Und ihre Vorstellungskraft, ihre Erinnerungskraft ist nach dem Gedächtnisverlust noch gewachsen. Die Akten haben es bewahrt. Die Gegenwart, so schreibt Anna Seghers, werde für sie immer unrealer, wogegen die Kindheit, die Orte der Kindheit, die Landschaften, die Freundinnen immer realer und tröstender werden. Schutzraum einer Dichterin weit, weit entfernt von ihren Wurzeln. Die Beobachtung durch das FBI Die Beobachtung durch eine blonde Hilde oder andere Nazispione, all das ahnte und befürchtete Anna Segers stets, aber sie wusste es nicht genau. Über die Beobachtungen, die Verdächtigungen durch ihre politischen Freunde wusste sie jedoch meist gut Bescheid. Spätestens seit Stalingrad. Seit die Hoffnung auf eine Rückkehr in ein befreites Deutschland realistisch geworden war, hatten die Kämpfe der Kommunisten untereinander an Schärfe zugenommen. Wie groß war die Freude damals gewesen, wie groß die Angst danach. Stalingrad, das hatten sie alle bei Pablo Neruda gefeiert, als er sein langes Gedicht fertiggestellt hatte und die Träumer, Kämpfer, Flüchtlinge und Versprengten um sich und seinen Tisch in Mexico City versammelt hatte. Der Kommunist und Journalist Bruno Frey hat die poetische mexikanische Siegesstunde so beschrieben. Stalingrad, auch ohne die andere Front, die zweite, niemals, auch wenn durch Tage, durch Nächte Eisen und Feuer dich quält, fällst du, unsterbliche Stadt. Pablo Neruda, Chiles Generalkonsul in Mexiko, las uns zu mitternächtlicher Stunde sein Stalingrad-Poem vor. Vielsprachig war der Freundeskreis, der sich an der Tafel des Dichters zu versammeln pflegte. Franzosen, Spanier, Italiener, Mexikaner, Lateinamerikaner, für die Mexiko Warteraum war auf den Tag der siegreichen Heimkehr. Chilenischer Rotwein und Pablos Dichtung erzeugten jene Erregung, die uns Liebhaber des Wortes befähigte, das Ende der Nacht traumtrunken vorwegzunehmen. Und je heller das Licht am Ende der Nacht leuchtete, desto verbissener wurden die Kämpfe um die Positionen in der Zeit danach. Unter den deutschen Kommunisten gab es keine Kompromisse mehr. In der ersten Zeit hatte Georg Stiebi die Leitlinien der Exilgruppe bestimmt. Stiebi war jahrelang Korrespondent der Parteizeitung Rote Fahne in Moskau gewesen, während seine Frau Henny als Sekretärin Walter Ulbrichts arbeitete. Er hatte danach aus dem Spanischen Bürgerkrieg berichtet, ging dann, wie fast alle seine Genossinnen und Genossen, nach Paris, wo er in führender Funktion an den sogenannten Parteisäuberungen unter deutschen Kommunisten beteiligt war. Er war ein gestrenger Statthalter Stalins und dogmatischer Vertreter von dessen Politik. In Mexiko setzte er seine kompromisslose Politik fort, diffamierte Genossen wie André Simone und Leo Katz als Agenten westlicher Geheimdienste und führte die Kommunisten mit Denunziationen und Drohungen. Bis Ende 1942 auf dem letzten Schiff aus Europa Paul Merker in Mexiko landete. Merker war das einzige Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, der nicht nach Moskau ins Exil gegangen war. Er scharte Unterstützer um sich, entmachtete Stiebi, schwor die Bewegung Freies Deutschland, BFD, auf seinen Kurs ein und wirkte darauf hin, dass Georg und Hennys Parteimitgliedschaft zu ruhen habe. Ein kalter Ausschluss. Sie wurden alle Aufgaben entbunden und den BFD-Mitgliedern wurde jeder Umgang mit den Stiebis untersagt. Es ging bei dem Zweikampf der beiden Parteigrößen um Macht, um Einfluss, um die beste politische Ausgangsposition für das neue Deutschland nach dem Krieg. Es ging aber auch um einen zentralen inhaltlichen Punkt. Ob die deutsche Generalität in ein zukünftiges Anti-Hitler-Bündnis einzubeziehen sei oder nicht. Stalin setzte auf eine Zusammenarbeit mit den Generälen. Georg Stiebi folgte auch hier Stalins Auffassung, Merker nicht. Paul Merker wollte seine eigene Linie hier in Mexiko etablieren. Er schloss eine solche Zusammenarbeit kategorisch aus. Bruno Frey hat die deutsche Gruppe in Mexiko Traumsüchtige genannt, die sich zum Zwecke des gemeinsamen Träumens um einen Tisch versammelten. Nur so lässt sich vielleicht erklären, warum diese Frage an einem sonnigen Ort, 11.618 Kilometer von Stalingrad entfernt, zu einer mit aller Erbarmungslosigkeit ausgefochtenen Grundsatzfrage werden konnte. Man fühlte sich schon fast am Regierungstisch im neuen Berlin. Man hatte die Niederlage Hitlers mit solcher inneren Selbstbeschwörungskraft heraufbeschworen, dass man sie schon für so gut wie verwirklicht hielt. Und die Traumpolitiker hier sahen sich schon als Ministerpräsidenten, Außenminister, Geheimdienstchefs, Kulturminister. Optimismus war kein politischer Auftrag, schreibt Frey. Er hatte seinen Grund teils in den vielfarbigen Früchtepyramiden auf dem Markt, der Hauptnahrung der Emigranten, teils in einem Lebensgefühl, das allem Kopfhängerischen widerstrebte und keine andere Stütze hatte als die Gewissheit, dass in einer sinnvollen Weltordnung der Sieg Hitlers denkunmöglich sei. Merkel hatte sich durchgesetzt, die Stibis waren kaltgestellt. Die mexikanische Traumtruppe hatte Merkel in seinem Kurs zu folgen. Sie hatten für den Ausschluss des Stibis gestimmt, auch wenn sie dagegen waren, eine Faust in der Tasche, eine Hand in die Höhe. Paul Merker und Anna Segers waren Gegner. Am 30. Mai 1943 hatte Merker an Heinrich Mann in Kalifornien von hinterhältigen Angriffen auf die Bewegung Freies Deutschland geschrieben, die diesmal ihren Ausgangspunkt bei AS hatten. Er könnte damit auch André Simon gemeint haben, da dieser aber ein Opfer Stibis gewesen war und von Merker wieder in die Partei eingegliedert und rehabilitiert worden war, scheint das unwahrscheinlich. AS wird Anna Segers gewesen sein. Obwohl sie versuchte, sich aus den Parteikämpfen und Intrigen rauszuhalten, wusste Merker doch, dass sie auf Seiten des Stibis war. Auch sie hatte für deren Ausschluss gestimmt, auch für die Maßnahme, sie sozial zu isolieren, und hatte versprochen, den Kontakt zu ihnen abzubrechen. Aber würde sie sich daran halten? Merker verlangte mehr Disziplin. Segers sagte das zu, aber sie war seit ihrem riesigen Erfolg mit dem 7. Kreuz zu unabhängig, finanziell, literarisch, politisch. Merker misstraute ihr. Und sie versuchte, sich in alle Richtungen abzusichern. In ihrem Nachlass fand sich ein Kuvert, Mexiko steht darauf, darin ein maschinenbeschriebener Zettel mit Korrekturen von fremder Hand. Darauf erklärt sie Stibis Auffassung bezüglich der Generäle und seine unbegründeten Anklagen gegen Otto Katz, André Simon und Leo Katz abzulehnen. Sie schließe sich den während ihrer Krankheit von der Leitung und der Gruppe gefassten Beschlüssen in der Angelegenheit von Georg und Henry Stibi an und werde gemäß diesen Beschlüssen mit den Stibis nicht verkehren. All die Widersprüche in ihr, das Bedürfnis, sich schriftlich und in einem Kuvert verschlossen zur Parteilinie zu bekennen, das Bedürfnis, als linientreu erkannt zu werden. Aber Anna Segers hob noch eine andere mexikanische Erinnerung auf. Ein Schreiben des Stibis, ein undatierter Brief in seiner Handschrift, in dem sie Anna Segers danken für das Vertrauen, das du in uns bewahrt hast, ungeachtet der Flutwellen von Niedertracht und Gemeinheit, die über uns 4 Jahre lang niedergegangen sind. Was für eine Kunst, die Balance zu halten in diesen Jahren. Die Balance zwischen Parteidisziplin, Überlebenswille, Strategie, es sich nicht mit einem womöglich zukünftig Machtvollen zu verderben und Menschlichkeit. Ihrem Sohn Peter erzählte sie in Mexiko aufgeregt und belustigt von einem heimlichen Besuch bei den Stibis. Kurz nach ihrem Eintreffen dort hatte es an der Tür geklingelt. Henny Stibi ging öffnen, sah aber niemanden, doch hatte jemand eine Visitenkarte unter der Tür durchgeschoben. Sie zeigte uns diese Karte von Paul Merker, ehemaliger Abgeordneter des Preußischen Landtags, auf der geschrieben stand: Anna, ich habe dich ertappt, du verkehrst mit Stibi. Viele Jahre später, als Paul Merker längst selbst ein tiefgefallener und in einem Schauprozess Verurteilter sein wird, schreibt Anna Segers in einem Lebenslauf von 1954, der sich in ihrer Kaderakte fand: In der politischen Emigration in Mexiko fühlte ich mich schlecht. Ich stand mit dem Leiter Paul Merker auf schlechtem Fuß, und fährt fort. Es war ein großer Fehler unserer ganzen kommunistischen Gruppe, dass sie sich dem nicht widersetzt und sich zum Teil aus Angst, an der Rückkehr gehindert zu werden, oft scharfer Kritik zum größten Teil enthalten hat. 10 Jahre Zeit und der tiefe Sturz Paul Merkers waren nötig, um dies zu schreiben. Vielleicht war sie jetzt 1944 auch deshalb nach Cuernavaca in die Schönheit und Einsamkeit gefahren, Um an den Festlichkeiten zu Paul Merkers 50. Geburtstag nicht teilnehmen zu müssen. Sie gratulierte aus sicherer Distanz in einem Brief am 1. Februar 1944 aus Cuernavaca: »Lieber Paul, ich kann dir leider nur schriftlich zu deinem Geburtstag gratulieren. Mein schriftlicher Gruß bedeutet aber für mich viel mehr als der übliche Glückwunsch zu einem Ehrentag eines guten Freundes. Denn dein Geburtstag ist nicht nur ein Schnittpunkt in deinem eigenen Leben, sondern für uns alle ein Abschnitt in der gemeinsamen Vergangenheit, die bestimmt war von gemeinsamen Zielen für unser Land und seine Menschen. Wenn jetzt dein arbeitsreiches Leben in eine neue Periode eintritt, dann wünsche ich dir, dass dein Triumph auch unser Triumph werde, wie auch die Leiden und Freuden uns gemeinsam waren. Der Triumph der Ideen, für die du von jung auf gekämpft hast, der vollkommene Niederbruch des Faschismus, damit die glückliche Mitarbeit am Wiederaufbau unseres Landes die heute beginnende neue Periode deines Lebens erfüllen kann. Es grüßt dich herzlichst, deine Anna Segers.« Ein Brief zwischen Diplomatie, Lüge und Beschwörung. Eine kleine Hoffnung war noch da, dass sich doch alle besinnen würden auf das gemeinsame Ziel, das so viel größer war als die unterschiedlichen Strategien und Interessen. Aber eigentlich glaubte sie nicht daran. Sie würde sich einfach noch weiter zurückziehen aus den strategischen Diskussionen, der Macht folgen, mit der Mehrheit stimmen und die Stibis weiter heimlich treffen. Sie fährt zurück in die Hauptstadt, sie muss ja zurück, zurück zu ihrem Mann, der immer mehr Zeit bei seinen Schülerinnen und Schülern und zu Hause hinter seiner verschlossenen Tür verbringt, zurück zu Peter, zurück zu Ruth, zurück auf ihre Sonnenterrasse mit dem Blick in die Bäume der Avenida Industria, zurück in ihren mexikanischen Alltag. Morgens schreiben auf dem Dach, nachmittags Besuche, Besorgungen auf dem Markt, unterwegs sein, planen, sorgen. Sie schreibt, die Toten bleiben jung und denkt sich ins Berlin der Spartakuskämpfe hinein. Der Roman wird sie noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber zwischendurch schreibt sie sich immer wieder fort, fast so somnambul und traumverloren und loslassend und die inneren Zügel fahren lassend wie im Ausflug der toten Mädchen. Die Erzählung Post ins gelobte Land. Es ist wie ein Brief an sich selbst, eine todtraurige Ermutigung in schwarzen Tagen. Ein Text, in dem sie wie zu sich selber spricht, über die Kraft der Sprache, darüber, wie Sprache, Literatur eine Erzählung Leben verlängern kann, Kraft geben kann, wo eigentlich gar keine mehr ist. Wie man einen geliebten Menschen bei sich hält, obwohl er nicht mehr lebt. Post ins gelobte Land, Post nach Israel. Es ist die jüdischste Geschichte im Leben der Anna Segers, die Geschichte von einem Vater und einem Sohn, getrennt durch Welten und durch Weltgeschichte und vereint durch die Schrift, selbst über den Tod hinaus. Nathan Levi aus der polnischen Kleinstadt L. war früh zusammen mit seinem Sohn vor Pogromen nach Wien geflohen. In Paris hatten sie ein Glück, eine Sicherheit, eine vorläufige Heimat gefunden, doch den Lebensabend will der Vater in Jerusalem verbringen, in einem Altersheim im gelobten Land. Der Sohn verspricht ihm, regelmäßig zu schreiben, doch der Sohn erkrankt schwer, weiß, dass er bald sterben muss. Dem sein Leben lang fliehenden, leidgeprüften Vater will er diesen Schmerz ersparen. Er beschließt, Briefe auf Vorrat zu schreiben. Schreibend sein Leben zu verlängern. Viele, viele Briefe aus dem Leben zu schreiben, das er nie leben wird, und bittet seine Frau, diese in den gewohnten zeitlichen Abständen nach seinem Tode weiter an den Vater nach Jerusalem zu senden. Sein Vater brauchte nie zu erfahren, dass er vor ihm hatte sterben müssen. Er schrieb darum, obwohl ihn die Schmerzen schon hinderten, mit Aufbietung seiner letzten Kräfte so viel Briefe, wie sein Vater in den vereinbarten Abständen zu empfangen gewöhnt war. In dem ersten Brief, den die Witwe nach dem Tod ihres Mannes nach Jerusalem schickt, steht: »Du hast mich selbst beim Abschied gelehrt, dass es eine noch höhere Verpflichtung gibt. Du bist von deiner Familie weggefahren, um deinen brennendsten Wunsch zu erfüllen. Ich habe damals sofort verstanden, dass nicht deine Liebe zu mir sehr klein war, sondern dein Wunsch sehr groß. Anna Segers schreibt auf ihrer Terrasse in Mexico City in diesen Tagen mit dieser Erzählung und den Briefen darin Briefe an ihre eigene Mutter, von der sie fast mit Gewissheit weiß, dass sie nicht mehr lebt. Aber dieses kleine Wörtchen fast ist ja eine ganze Welt, wenn es um Liebe geht, wenn es um das Leben eines geliebten Menschen geht, den man zurückgelassen hat, allein. Aus dem Städtchen L in Polen stammt der Vater und floh von dort vor antisemitischen Pogromen. Ins Städtchen L, Lublin, wurde Anna Segers Mutter abtransportiert und dort verliert sich ihre Spur. Anna Segers schreibt die Briefe des toten Sohnes weiter und weiter. Sie beschreibt, wie der Vater in dem Heim in Jerusalem die Briefe gierig liest, andere Bewohner um sich versammelt, die gleichsam Trost und Geborgenheit und Kraft finden in den Briefen des Sohnes. Der Sohn war Augenarzt in einem Krankenhaus in Paris. Er schreibt von einem Patienten, der ein Auge verlor, und er fürchtete, er würde das zweite auch verlieren. Dieser Patient erzählt dem Arzt einen Traum. »Mir träumte«, erzählte er, »mein zweites Auge sei gleichfalls verloren. Ich war verzweifelt. Man nimmt mir meinen Verband ab. Auf einmal sehe ich alles mit beiden Augen, sogar mit dem Auge, das gar nicht mehr da ist. Ich sehe sie, ich sehe das Licht, ich sehe den ganzen Krankensaal. Ein anderer erzählt mir im Spital, er liebe die Nacht am meisten, denn wenn ihm auch tagsüber alles dunkel sei, bei Nacht im Traume erkenne er seine Frau wieder, die Gesichter seiner Kinder. Dann bricht der Krieg in die Erzählung ein. Der deutsche Einmarsch in Frankreich. Die Witwe und ihr Kind fliehen gen Süden. Die Briefe des toten Mannes nimmt sie mit. Anna Segers schildert hier noch einmal die Tage ihrer eigenen dramatischen Flucht durch das Land, dicht gefolgt von deutschen Truppen, ein Land in Chaos und Todesangst. Sie gehörte zu den Verdammten, die das jüngste Gericht in der teuflischen Juniwoche von Sonntag bis Mittwoch über die Route d'Orléans gegen die Loire jagte. Anna Segers lebt das alles noch einmal nach, beschreibt die Tage des Grauens im Sommer 1940. Wie lange scheint das schon hinter ihr und ihrer Familie zu liegen? Am Straßenrand lagen die Trümmer verunglückter und von Fliegern zerstörter Autos in Klumpen von Toten und von Verwundeten. In dem Unglück, dem das Herz nicht mehr gewachsen war, erschien selbst der Tod nur ein unvermeidlicher Zwischenfall. Auf vielen Bäumen hatten Mütter die Namen der plötzlich im Gewühl verloren gegangenen Kinder angeschrieben. Und über die Frau, die Witwe, die Mutter mit der scheinbar unendlichen Kraft, schreibt Anna Segers: Die tiefe Gleichgültigkeit der Frau, ihr Unbewegtsein von Todesgefahr, das ihr die Verzweiflung eingab, erschien ihren Reisegefährten als Mut. Weiter geht die Flucht, immer weiter in Richtung Süden. Ihr ganzes Gepäck hat sie eingebüßt, aber die Briefe des toten Mannes in einem Päckchen hat sie immer noch dabei. Regelmäßig wirft sie noch Briefe ein. Die Mutter und ihr inzwischen schwer erkranktes und erschöpftes Kind finden Zuflucht in einem Dorf an der Rhone, das von Flüchtlingen vollgestopft war. Andere reisen weiter nach Marseille und dann weiter nach Algier, doch die Mutter bleibt. Das Kind erscheint ihr zu krank für diese Strapazen. Den letzten Brief ihres Mannes gibt sie den Afrika-Fahrern mit, damit er sicher befördert wurde. Es dauert lange. Die Flucht jener anderen, einer Arztfamilie, nach Algier ist geglückt. Den letzten Brief haben sie noch nicht eingeworfen. Wir sehen den Kreis in Jerusalem, wartend und wartend, vor Verzweiflung winzig zusammengeschrumpft. Er grämt sich, er wirft sich vor, den Sohn im Stich gelassen zu haben, im vom Krieg versehrten Europa. Da kommt endlich wieder ein Brief. Es ist der letzte, den der Sohn noch schreiben konnte. Der Vater weiß das nicht, aber er ahnt es gewiss. »Mein lieber Vater«, hatte der Sohn geschrieben, Ich habe in der Nacht geträumt, ich ginge durch die Höfe und Gänge von Saint-Paul. Ich war ein kleiner Junge. Ich ging gar nicht an deiner Hand, sondern an Großvaters Hand. Wir gingen die Wendeltreppe hinauf in den ersten Stock der Synagoge. Die Großmutter zeigte mir von oben herunter die Jahrzeitkerze, die für die Mutter angesteckt wurde. Ich sah auf das Flämmchen begierig hinunter. Der alte Levi drehte sein Gesicht, das vom Weinen schnell nass war. Er fühlte wieder einen Anflug von Sehnsucht nach seiner irdischen Heimat. Wie merkwürdig, diese Sehnsucht nach einem elenden Land, in dem man nichts anderes erlebt hatte als Schmach und Leiden. Es ist Anna Segers Abschiedserzählung von den Eltern. Ein Totengebet, eine Kerze für die Mutter, von der sie immer noch nicht mit letzter Gewissheit weiß, dass sie wirklich tot ist. Aber in dieser Erzählung ist keine Hoffnung mehr. Der letzte Brief ist abgeschickt, es findet sich noch ein Flüchtling, der einen weiteren Brief schreibt, als wäre er der Sohn, um den alten Levi nicht ganz ohne Trost und ohne Brief allein zu lassen, aber die Wirkung ist nicht die gleiche. Auch der alte Levi stirbt und die Frau und das Kind haben die Flucht nicht gewagt. Was mit ihnen geschah? Die Freunde in Algier bekamen nach einiger Zeit nur die Nachricht, die Frau mit dem kranken Kind sei irgendwohin verschleppt worden. Sie hatte, wie es zu gehen pflegt, die Abfahrt verschoben, um das Kind zu schonen und dadurch nur den Untergang vorbereitet. Die Freunde hofften auf kein Wiedersehen mehr. Das war jetzt die wichtigste Kunst für Anna Segers und ihre Familie hier in Mexiko, den Mut nicht zu verlieren. Die Kunst der Stunde, Lebenskunst, den Kopf oben halten, schreiben, die Hoffnung auf ein Danach am Leben halten, tapfer bleiben, anderen Mut machen und sich selbst. Den Glauben an die Macht der Sprache nicht verlieren, die Macht der Geschichten. Und wer, wenn nicht sie, war jetzt der Mensch, an dem sich die anderen, die Verzagteren, die Mutloseren aufrichten konnten? Denn ja, ja, ja, sie hatte sich natürlich selbst beschrieben, als sie die tapfere Mutter mit dem Kind auf der Flucht so beschrieben hatte. Die tiefe Gleichgültigkeit der Frau, ihr Unbewegtsein von Todesgefahr, das ihr die Verzweiflung eingab, erschien ihren Reisegefährten als Mut. Aber diese deprimierende, traurige Ich-Beschreibung, das Bekenntnis von Gleichgültigkeit und Verzweiflung, beinhaltet eben auch das Wissen darum, dass die eigene Seelendunkelheit den anderen als Mut erscheint, dass sie eine gute Mutschauspielerin ist. Vielleicht war es ja auch möglich, so gut zu spielen, Mut so lebensecht zu simulieren, dass man ihn sich selber glaubt. Selbstermutigung. Im Grunde waren fast alle ihre Bücher bis hierhin davon getragen, von der Hoffnung gegen alle Wahrscheinlichkeit. Der einzelne Flüchtling als machtvoller Zweifel an der Allmacht der Gegner. Der Aufstand der Fischer von St. Barbara, der Aufstand selbst, der im ersten Absatz ihrer ersten Erzählung auf dem sommerlich kahlen Marktplatz sitzt und an die Seinigen denkt, die er geboren, gepflegt und behütet hatte und der ausbrechen wird, wenn seine Zeit gekommen ist. Oder wie sie den Räuber Woinock begonnen hatte, die Lieblingsgeschichte ihrer Kinder. Und habt ihr denn etwa keine Träume, wilde und zarte, im Schlaf zwischen zwei harten Tagen? Und wisst ihr vielleicht, warum zuweilen ein altes Mädchen, ein kleines Lied, ja nur der Takt eines Liedes gar mühelos in die Herzen eindringt, an denen wir unsere Fäuste blutig klopfen? Ja, mühelos rührt der Pfiff eines Vogels an den Grund des Herzens und dadurch auch an die Wurzeln der Handlungen. Wie gut war es da für sie, in ihrer immer schwerer zu bekämpfenden Verzagtheit, hier auf diesen mexikanischen Räuber Woinock zu treffen, diese Naturgewalt, den Riesen, den Frosch, den Umgestalter der Geschichte, den Geschichtenerzähler, großen Esser, großen Trinker auf Diego Rivera, dessen Geschichtsbilder im Cortés-Palast in Cuernavaca sie so oft bewundert hatte. Jetzt endlich lernte sie ihn auch persönlich kennen. Und diese Bekanntschaft war fast noch gewaltiger als die mit seiner Kunst, die sie zuvor in Cuernavaca kennengelernt hatte. Was für ein mitreißender, freier Mensch! Ein Kommunist und frei. Mal Trotzki-Freund, mal Stalin-Anhänger, aber im Grunde folgte er nur sich selbst. Es war, als trüge er in seinem riesigen Bauch stets einen inneren Kompass mit sich umher, seine Linie gab er sich selber vor. Und wenn er für die Leute seiner Partei in all seiner Unabhängigkeit nicht mehr tragbar erschien, schloss er sich eben einfach selber aus, mit dramatischer Geste, wie damals mit der zerschlagenen Tonpistole. Eigentlich benutzte er ja immer echte Pistolen, trug stets mindestens eine mit sich herum. Einmal berichtet Pablo Neruda von einem Streit Riveras mit dem Maler David Alfaro Siqueiros, der zuvor ein Attentat auf Trotzki verübt hatte. Mit diesem Siqueiros war es bei einer öffentlichen Diskussion zu einem etwas heftigeren Streit gekommen. Neruda schreibt, als ihnen in einem dieser Streitgespräche die Argumente ausgingen, zogen Diego Rivera und Siqueiros große Pistolen und schossen fast gleichzeitig, allerdings auf die Flügel von Gipsengeln an der Decke des Theaters. Als die schweren Gipsfedern auf die Köpfe der Zuschauer fielen, verließen diese fluchtartig das Theater und die Diskussion endete mit starkem Pulvergeruch und leerem Saal. Was für ein Unterschied zu den fruchtlosen, angsterfüllten Debatten der deutschen Exilkommunisten. Diego Rivera war nicht der Mann, vorsichtig die Mehrheitslinie zu ertasten, um dann sicherheitshalber auf die opportune Meinung einzuschwenken. Wer diesem Mann verboten hätte, aus Gründen der Parteiräson einen Freund zu besuchen, hätte bestenfalls ein großes Gelächter geerntet oder einen Warnschuss irgendwo knapp über den Kopf des Verbieters hinweg. Rivera schoss einfach, oft und gerne. Das war selbst im Pistolenland Mexiko ungewöhnlich. Einmal erging ein Haftbefehl gegen ihn, weil er auf einen Lastwagen geschossen hatte. Er verteidigte sich, der Fahrer habe ihn absichtlich überfahren wollen, und er fügte zu seiner Verteidigung hinzu: Wer hat nicht schon mal in die Luft geschossen, um das neue Jahr zu feiern? Wer hat im Laufe von 30 Jahren oder mehr nicht wenigstens einmal aus purer Freude geschossen, auch wenn er nicht den Segen der Verfassung hatte? Wer hat nicht schon einen Schuss abgegeben, nur um die Aufmerksamkeit des Kellners auf sich zu lenken? Dieser Mann war für Anna Segers Mexiko. Seine urwüchsige Kraft, seine Liebe zum Volk, sein aberwitziger Größenwahn, sein Glaube an die Kunst, seine Rücksichtslosigkeit, das ganz riesenhafte, gigantische seiner Bilder. Dass er vom Staat bezahlte und geförderte Staatskunst machte und trotzdem frei blieb. Dass er sich von amerikanischen Millionären wie Rockefeller für riesige Bilder am Rockefeller Center bezahlen ließ und dort aber, an eine der Zentralen des Weltkapitalismus, einen riesigen Lenin hineinmalte. Egal, was die Auftraggeber sagten. Dass hier ein Mann war, der die Geschichte Amerikas umschrieb, die Vergangenheit neu schrieb und die Zukunft eines vereinten, großen, sozialen, menschenvereinenden Überamerikas malte. Mit sich selbst als Künstlerpräsident und Vorausweiser. Städte, Paläste, Hotels mit seinen Visionen bemalte. Wie groß war dieser Mann. Wie klein dagegen die Streitigkeiten über Tendenzkunst oder reine Kunst, wie sie sie beinahe täglich führen musste. Einmal, vielleicht 1944, nahm er Anna mit in sein Museum, seinen Palast, sein Atelier, sein Grab. Diego Rivera hatte 1942 im Petregal am Rande von Mexico City zusammen mit einigen Arbeitern eine schwarze Aztekenpyramide aus Vulkanstein erbaut. Sein Leben lang sammelte er alte Götterfiguren und Statuen. 1942 waren es 60.000 Stück. Und er sammelte und sammelte weiter und weiter. Die Geschichte Mexikos wollte er um sich versammeln und bewahren. Es wurde ein gigantischer schwarzer Palast, bevölkert von kleinen Steinfiguren in extra für sie errichteten Regalen und Vitrinen. Schwarzer Stein, dunkle, enge Treppen, Totenköpfe als Mosaike in den Boden eingelassen, Schlangen, Drachen, im Keller eine Opferkammer mit einem kleinen Teich. Es ist die steingewordene Vision seines Lebens. Im Zentrum der Pyramide öffnet sich ein gigantischer Saal. in denen plötzlich die ganze grelle Sonne Mexikos durch eine riesige Fensterfront hineinleuchtet, an den Wänden riesige Wandgemälde mit den Visionen der guten Arbeiterzukunft, mit Karl Marx als Gottheit und Diego Rivera als dem Mann, der die Zukunft weist und beherrscht. Noch weiter oben erreicht man eine Rundumterrasse, auf der man das ganze große Land zu sehen meint. Blick über Mexiko, die Bäume, die Kakteen, die endlosen Häuserreihen, die Vulkane, die Berge, die ganze mexikanische Weite. Ein Palast der Kunst, der Ich-Religion, des Volkes, der Zukunft und des Todes. Ana Segas war überwältigt, als Diego Rivera sie durch seine Pyramide führte, die Treppen hinauf in den Sonnensaal auf die Terrasse. Später schrieb sie: »Das Haus, in dem sogar die Fensterpfeiler, die Gestelle für die präkortesianischen Sammlungen aus schwärzlichem Lavastein gefügt sind, mutet an wie eine Kathedrale des Satans. Es liegt in dem starken Sonnenlicht nicht engelhaft wie ein Lichtschloss da, sondern sonderbar dunkel wie die Festung Vulkans oder des Satans, aber eher einladend als düster. Das Baumaterial widerspricht den Fresken. Darum hat Rivera auf den Decken aus den gleichen Lavasteinen ein Mosaik aus den landesüblichen Ornamenten angebracht, aus Schlangen und Pflanzen und vor allem aus Totenköpfen. Denn der Tod spielt eine große Rolle in der Fantasie dieses Volkes. Er hat nichts zu tun mit dem Tod der Bibel, auch nichts mit dem Tod, der in Europa in unseren eigenen uralten Volksmärchen droht. Er ist ein noch viel älterer, ein unsterblicher Tod, wie er schon in aztekischer, präkortesianischer Zeit in Mexiko geisterte. Für uns Europäer nie ganz nachfühlbar oder erklärbar. Er liebt, tanzt und macht Politik. Am 1. November zu Allerheiligen wird er aus Zuckerwerk für die Kinder verkauft, die ihn auflecken, bis auf die roten Glaspapieraugen. Er beschwichtigt mehr, als er erschreckt. Auf den großen Wand- und Deckenmosaiken dieser Satanskirche, die Diego Rivera im Petrigal baut. Und so war der Tod, wie Diego Rivera ihn malte, in Mosaiken zusammensetzte, ihm einen Tempel baute, ihn zum Teil des Lebens erklärte, für Ana Segas eine Art Trost. Sie, die vom Tod umstellte, von den Bildern und Nachrichten aus Europa paralysierte, von dem Tod all der Menschen, die sie zurückgelassen hatte, dem Tod ihrer Klassenkameradinnen, dem Tod ihres Vaters, dem wahrscheinlichen Tod der Mutter, der sie vor allem Tag und Nacht peinigte, sie fand in diesem Land Mexiko, das den Tod feierte, sie fand bei diesem kommunistischen Nationalkünstler, der dem Tod ein gigantisches schwarzes Denkmal setzte, eine riesige Heimstatt errichtete, Trost, Hoffnung und Geborgenheit. Sie, die religiöseste Schriftstellerin ohne Religion, die als kleines Mädchen auf den Spuren religiöser Kunst im Mainzer Dom mit ihrem Vater ein- und ausgegangen war, sie, die Ende der 20er Jahre aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten war, die im Kommunismus ihre neue Religion gefunden hatte und die doch hier in Mexiko im letzten Kriegsjahr in beschwörendem Ton eine Schrift in das gelobte Land nach Jerusalem geschickt hatte, sie fand in Riveras Todeshaus einen Ort der Hoffnung. Frida Kahlo, Diegos Frau, hat seine schwarze Pyramide einmal so beschrieben: Es erwächst aus der unsagbar schönen Landschaft des Pedregal wie ein riesiger gen Ajusco gerichteter Kaktus, schlicht und elegant, mächtig und zart, alt und ewig. Mit den Stimmen von Jahrhunderten und Tagen schreit es aus dem Inneren seines vulkanischen Gesteins, Mexiko lebt. Wie die Göttin Coatlicue enthält es Leben und Tod. Wie die herrliche Gegend, in der es errichtet ist, wurzelt es mit der Standhaftigkeit einer immergrünen Pflanze in der Erde. Seine ganze Zukunftskraft, seine Zuversicht, gewinnt dieser Künstler, so wie Frida Kahlo ihn sieht, aus diesem Todesbewusstsein, aus dieser Sammelwut der alten aztekischen Todespuppen. Je tiefer dieser Mann sich in das Land, in dessen Vergangenheit, in all das Abgestorbene, das Erbe der Vorväter und Vormütter hineingräbt, desto tiefer wurzelt er in diesem Land, in dieser Kultur, desto fester steht das Fundament seines Zukunftsplanes, seiner Zukunftsgewissheit, seiner Vorausdeutungskunst. Eine Tante Diegos, so erinnert sich Frida Kahlo, habe ihr mal diese Geschichte über den kleinen Diego erzählt. Er betrat einen kleinen Kramladen voller Überraschungen und Magie. Mit ein paar Centavos in der Hand stand er vor der Ladentheke und betrachtete immer und immer wieder das ganze Universum, das der Laden barg, während er verzweifelt und wütend schrie: »Was will ich denn bloß?« Das Geschäft hieß Zukunft. Und diese Unentschlossenheit hat Diego ein Leben lang begleitet. Aber auch diese ungestüme Begeisterung für alles Neue, Kommende, Gesellige, Gute, Trinkfreudige, Redefreudige, Farbenfrohe. Noch einmal Frida. Ich denke mir die Welt, in der er gern leben würde, als ein großes Fest, an dem alles, jedes einzelne Lebewesen teilnehme, von den Menschen bis zu den Steinen. Licht und Schatten, alle mit der ihnen eigenen Schönheit und schöpferischen Kraft zusammenwirkend. Ein Fest der Form, der Farbe, der Bewegung, des Klanges, der Intelligenz, des Wissens, des Gefühls, ein sphärisches Fest, klug und liebevoll, das sich über die gesamte Erdoberfläche erstreckte. Für dieses Fest kämpft er ohne Unterlass und setzt alles ein, was er hat, sein Talent, seine Fantasie, seine Worte und seine Taten. Jeden einzelnen Augenblick kämpft er dafür, dem Menschen die Angst und die Dummheit zu nehmen. Natürlich war Anna Segers von diesem Mann und dieser Euphorie und Schaffenskraft, diesem Optimismus und diesem Kunstglauben vollkommen bezaubert und magnetisch angezogen. Er war wie ein Religionsstifter, Prediger der Kunst. Und er hatte diese Frau, die damals noch in seinem Schatten stand. Auch ihre Kunst stand im Schatten seiner Kunst. Er malte Paläste aus und bemalte riesige Mauern im Auftrag von Präsidenten und baute schwarze Paläste, und entwarf die Welt der Zukunft. Sie malte sich selbst und ihren Schmerz und ihre Liebe und ihre Wurzeln, ihre Welt. Unmöglich, dass Anna Segers Frida Kahlo in ihren Mexiko-Jahren nicht begegnet ist. Unmöglich, dass sie ihre Kunst nicht wahrgenommen hat. Und sie selbst, diese Frau als Kunstwerk mit dem dünnen schwarzen Bart, den Blumen im Haar, dem Goldschmuck, den bunten mexikanischen Kleidern, so dass sie manche eine Pinata nannten, eine farbenfrohe mexikanische Überraschungshülle. Das war in Cuernavaca gewesen, als ihr Mann Diego im Palast die Geschichte Mexikos neu malte und sie eine Fehlgeburt erlitten hatte und es zur Gewissheit wurde, dass sie keine Kinder bekommen würde. Da hatte sie sich in diese bunte Mexikanerin verwandelt, hatte sich die Haare abgeschnitten. Einer Freundin erzählte sie: »Wir konnten kein Kind bekommen und ich habe oft untröstlich geweint. Jede Ablenkung war mir recht, kochen, Staubwischen, malen oder bei Diegos Arbeit zuschauen. Und er war ja immer so froh, wenn ich ihm im blumengeschmückten Korb das Mittagessen brachte.« Wie Anna Segers war Frida Kahlo Opfer eines Verkehrsunfalls in Mexico City. Es war ihr viel früher im Leben passiert, und die Eisenstange, die sich dabei in ihren Körper bohrte, hat ihr ganzes Leben durchbohrt. Kinder konnte sie nicht bekommen, nie lebte sie ohne Schmerz. Und der Schmerz wuchs mit den Jahren, wuchs und wuchs. So viele Operationen, so viele Korsetts aus Gips, aus Eisen, die ihren Körper begradigen, in eine natürliche, weniger schmerzende Position strecken, dehnen, verschieben sollten. Und dazu die Liebe zu diesem notorisch untreuen Giganten, der sich die Lizenz zum Ehebruch von seinem Arzt als quasi krankhaft, naturgegeben, auf Rezept bescheinigen lassen wollte. Gut, auch seine Frau hatte Affären, nicht nur mit Trotzki und dem jungen emigrierten Berliner Kunstkritiker Heinz Berggrün, aber im Vergleich zur Liebestollheit ihres Mannes war sie treu und keusch. »Ich bin in meinem Leben von zwei Unfällen betroffen worden«, hat sie einmal gesagt. »Der eine geschah, als ich von einer Straßenbahn überfahren wurde, der andere ist Diego.« So sehr sie ihn bewunderte, so sehr sie unter ihm litt, so freudig machte sie sich über ihn lustig. Sein gewaltiger Bauch, glatt und weich wie eine Kugel, ruht auf kräftigen, säulengleichen Beinen. Er habe die Gestalt eines liebenswerten Monsters und auf die Frage, ob sie nicht unter ihm und seiner permanenten Untreue und wildwüchsigen Unberechenbarkeit leide, entgegnete sie: »Ich glaube nicht, dass die Ufer des Flusses leiden, weil sie ihm seinen Lauf lassen, dass die Erde leidet, weil es regnet, dass das Atom leidet, weil sich seine Energie entlädt. Für mich hat alles einen natürlichen Ausgleich.« Sie ist der Ausgleich. Naturgemäß hat Diego Rivera in seinem gigantischen Lebensgemälde der Sonntagsträumerei auf der Alameda seiner Frau Frieda ein Yin- und Yang-Symbol in eine Hand gelegt. Die andere Hand legt sie auf die Schulter des kleinen jungen Diego, wie er sich selbst gemalt hat, mit hellem Hut und Schirm und Ringelsocken und einer Kröte in der Tasche und eine Schlange. An der Hand hält er den festlich geschmückten Tod. Ausflug des kleinen Jungen mit dem Tod und seiner Mutter. Frieda, die in Wirklichkeit körperlich so viel kleinere, hat sich oft als Diegos Mutter beschrieben. Zum Beispiel, als sie von ihm und seiner Gestalt als der eines liebenswerten Monsters sprach. Dass die Urmutter, die Antigua Occultadora, die unverzichtbare ewige Materie, die Mutter der Menschen und aller Götter, die jene in ihrem aus Angst und Hunger geborenen Wahn erschufen, dass die Frau, und damit auch ich, stets in ihren Armen halten möchte wie ein neugeborenes Kind. Die Mutter, die Ausgleichende, der Gegenpol, die andere. Und während er Tag und Nacht im Pedregal in seinem Tempel des Todes baute und Totenköpfe in Vitrinen stellte, saß sie im vollkommenen Blau, in ihrer Casa Azul, dem blauen Haus. Das war nicht einfach blau. Das war ein Schock aus Licht und Schönheit. Das leuchtet aus der Ferne die ganze Straße entlang. Wer dieses Haus zum ersten Mal sieht, ist wie magnetisch angezogen von dieser magischen Farbe. Die ganze lange Wand entlang leuchtet es wie, ja, wie, man weiß es nicht. Es hilft nichts, es zu vergleichen mit dem Meer, dem Himmel, Schwimmbädern. Es ist ebenso dunkel wie leuchtend. Wohl jeder, der an diesen Mauern vorbeikommt, will etwas davon mit nach Hause nehmen, in Sicherheit bringen, damit er es immer bei sich hat. Es ist wie ein inneres Leuchten. Anna Segers hat eine lange Erzählung darüber geschrieben, nicht über das Haus, aber über das Blau von Mexiko, das wirkliche Blau, so nennt sie die Geschichte. Es ist die Geschichte des Töpfers Benito Guerrero, der berühmt ist für sein blaues Geschirr. Anna Segers sucht viele, viele Seiten lang nach der richtigen Umschreibung dieses intensiven Farbenschocks, nennt es tief und unnachahmlich, beschreibt einen, der hing an seinem Blau, als ob es sein Schicksal wäre. Erklärt, Benitos Blau, so glaubte sie, gehörte nun mal zu ihrer Posada, zu ihrem Glück. Doch das Blau gibt es nicht mehr. Ein wesentlicher Bestandteil, so heißt es, kommt aus dem fernen Land im Krieg, aus Deutschland. Und Benito reist und reist dem wirklichen Blau hinterher. Ein Zwischenhändler, dem er das Blau entreißen will, sagt ihm: »Verstehen Sie denn nicht, dass ich Ihr Blau nicht vom Himmel kratzen kann?« Das ist das Blau von Frida Kahlos Haus. Undenkbar, dass Anna Segers es nicht kannte. Undenkbar auch, dass sie Frida Kahlos Kunst nicht kannte. Vielleicht war es eine Scheu, die die Deutsche davon abhielt, sich dieser Frau und ihrer Kunst zu nähern. Denn einerseits verbindet die Kunst der beiden Kommunistinnen viel, ihr Glaube an das Volk, ihre tiefe Verwurzelung im Heimatboden, der Liebe zu Märchen, Volksgeschichten, eine heitere, volksnahe, selbstbewusste Derbheit im Reden. Segers rein hessisches »Hoschemoll«, mit dem sie viele Sätze beginnt, ihr direktes »Kann mich am Arsch lecke« gegenüber kleinen Kritikern, die in ihren Büchern Widersprüche oder falsche Parteilichkeiten aufdecken wollten. Dies alles ins Spanische übertragen hätte Frida Kahlo gewiss sehr gut gefallen. Sie ist ja selbst in ihren Briefen oft von einer großartigen Derbheit, die man der Frau mit den Blumen im Haar und den Tränen in den Bildern nicht gleich zutraut. »Er hat die Eier am rechten Fleck«, lobt sie einen Mann, der ihr gefällt, und über die Nachbarn nördlich der Grenze schreibt sie einmal: »Ich kann die Gringos mit all ihren Vorzügen und Fehlern nicht ausstehen. Ich hasse ihre Art, sich zu geben, ihre Scheinheiligkeit und ihren widerlichen Puritanismus, ihren protestantischen Sermon, ihre überzogenen Ansprüche, die Tatsache, dass man immerzu very decent und very proper sein muss. Ich weiß, dass die Leute hier gottverdammte Diebe, Hurenböcke etc. etc. sind, aber selbst bei den größten Sauereien beweisen sie noch ein bisschen Sinn für Humor, während die Gringos ausgemachte Langweiler sind. Zwei Frauen mit direkter Sprache. Aber dann ist da diese Grenze, die nicht überschreitbar ist. Und das ist Frida Kahlos Selbstentblößung, Selbstdarstellung, das Bedürfnis, das Innerste nach außen zu wenden, in ihrem Leben und in ihrer Kunst. Ihre Liebe zu Diego Rivera, auch ihre Trennungen, ihre Scheidung, ihre Auseinandersetzungen, das alles wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ausgetragen. Die beiden waren öffentliche Künstler, gemeinsam waren sie ein öffentliches Paar. Jeder Fehltritt, jeder Schusswechsel, jede nackte Frau auf einem neuen Gemälde Riveras wurde öffentlich bemerkt, besprochen, bewundert, bemitleidet und verlacht. Und dazu kam ihre Kunst, gemalte Röntgenbilder der Seele, die Untreue Riveras, der Schmerz über das ungeborene Kind, die verdammten Rückenschmerzen, überhaupt der Schmerz, das ist der Kern des Schaffens der Frida Kahlo, die mit jedem Jahr, das sie länger lebte, selbst zum Kunstwerk wurde. Ein Kunstwerk aus Politik, Mitgefühl, Schönheit und Schmerz. Das Ich als Welt. So dramatisch und offenherzig und schutzlos und radikal und kunstvoll den Zuschauerinnen und Zuschauern der Welt präsentiert, dass sich eine immer weiter wachsende Zahl in dieser Kunst wiederfand. Das leidende Ich als Gesamtkunstwerk. Nichts auf der Welt konnte Anna Segers fremder sein. Sie, die sich selbst in ihren Briefen nur äußerst selten zu einer ehrlichen Gefühlsäußerung hinreißen ließ, sie, die sich in ihren Werken stets mehr verhüllte als entblößte, bis auf diesen einen ungeschützten Moment nach dem schweren Unfall, als im Ausflug der toten Mädchen plötzlich die Ich-Barrikaden von ihr abfielen, die sie danach aber sorgsam wieder neu errichtete. Noch einmal kurze Einblicke gewährte, wie bei der Selbstbeschreibung im gelobten Land, als sie bekannte, dass der angebliche Mut dieser Frau, die ihr ähnelt, in Wahrheit Gleichgültigkeit und Verzweiflung sei, die aber in den Werken, die sie noch schreiben wird, immer höhere Wände um sich herum aufschichten wird. Schutzwelle aus Worten. Nein, zwischen diesen beiden Frauen musste Scheu herrschen und Befremden und Fremdheit. Aber natürlich hat Anna Segers aus der Ferne von ihr gehört, gelesen, ihre Bilder gesehen. Wer Rivera kannte, kannte auch Kahlo. Wer die schwarze Todespyramide kannte, kannte auch das blaue Haus des Lichts. Hatte zumindest als Gerücht von dem Lachen, der Lebensfreude, dem gemeinsamen Malen, dem gemeinsamen Leben hinter den blauen Mauern gehört. Von dem hellen Atelier der Kahlo, dem von blauen Mauern umgrenzten Garten, dem Blumenmeer, den Essensgelagen, den Trinkgelagen und von den Tieren, dem kleinen Papagei Bonito, einem von Frida Kahlos Lieblingstieren, der gerne seine Küsschen verteilte und Butter über alles liebte und für den Diego und Frida zur Essenszeit gern einen Hindernisparcours einrichteten, um ihn auf verschlungenen Wegen zu seiner Butter zu führen. Den 7 aztekischen Nackthunden, denen Diego die Namen der 7 Politbüromitglieder Mexikos gegeben hatte, dem großen Papagei, der ständig Bier und Tequila trank und lauthals »No me pasa la cruda« krähte, also »Mein Kater hört ja überhaupt nicht auf«, der schnelle Schimpanse, der sich beim Essen froh und frei am Menschentisch bediente, das graue Truthahnpaar, das Frida so besonders liebte und umsorgte, als wären es ihre eigenen Kinder, und schließlich der zahme Fischadler, der überall seine weißen Exkremente verteilte und deshalb von Frida Kahlo Gertrude Cacablanca gerufen wurde. Eine Arche Noah der Kunst und der Tiere und der Natur inmitten der lauten, gefährlichen, rauschenden Stadt Mexico City. Ein blauer Kunsttraum, ein kleines, leuchtendes Meer inmitten der Stadt. Für Anna Segers war später, als sie sich an Mexiko erinnerte, vor allem dieses Blau die Farbe des Landes. In jener Geschichte des wirklichen Blau wird es auf fast 100 Buchseiten immer und immer wieder heraufbeschworen, wie ein verzweifelt oder sehnsüchtig unaufhörlich wiederholter Zauberspruch, mit dem die Erzählerin ein verlorenes Gefühl, ein verlorenes Leuchten zurückgewinnen will. Wo steckt denn bloß sein Blau? Seite um Seite füllt Segers mit dem Willen zum Blau. Und in Crisanta, jener anderen späten Mexiko-Erzählung, die sie aus der Ferne sich erinnern, schrieb, ist dieses Blau auch die Farbe allen Sehnens. Die Heldin Crisanta ist gestaltet nach einem von Anna Segers mexikanischen Hausmädchen. Doch das sich zurückträumen, das war wohl auch ihr ganz eigenes. Sie war einmal in ihrer frühesten Jugend an einem Ort gewesen, der keinem anderen auf Erden glich. Dort war ihr so wohl zumute gewesen wie nie mehr später, als sei sie allein für sich von einem besonderen Himmel behütet. Wenn sie sich fragte, was es gewesen war, dann fiel ihr immer nur ein Blau. Ein sanftes und starkes Blau, das es später nirgendwo gab. Die ganze Welt war vorbeigerauscht, doch nicht durch das Blau gedrungen. Ein Schutz aus Blau gegen die ganze Welt. Wann immer Crisanta die Augen schließt und in ihren Gedanken krank vor Heimweh nach dem Ort sucht, aus dem sie stammt, und wo sie als Kind behütet war und warm wie später nie mehr wieder, dann sah sie nur dies. Sie wusste noch, es war blau gewesen. Die Welt war dahinter vorbeigeströmt und nicht eingedrungen. Lange weiß sie nicht, wo genau das war, diese Geborgenheit, diese Sicherheit. Irgendwann am Ende der Geschichte weiß sie es. Sie erinnert sich an die Frau, die sie aufgezogen hatte, Frau González. Auf einmal fiel ihr der Ort wieder ein, an dem sie als Kind gewesen war. Das unvergleichliche, unbegreifliche, tiefe, dunkle Blau. Das war der Rebozo, das Umschlagtuch der Frau González gewesen. Und was dahinter strömte, ihr Volk. Liebe zum Volk und Liebe zum Blau, das hatte Anna Segers mit Frida Kahlo gemeinsam. Hier kann man gründlich lernen, wie aus Menschen ein Volk und aus einem Volk ein Staat wird, schrieb sie im August 1944 in einem Brief und fügt hinzu, nach und nach habe ich es beinahe glücklich gefunden, dass ich die Welt nicht immer aus einem Loch ansehen muss. Und ich bin im Grunde sehr gern hier. Und doch wuchsen die Momente der Sehnsucht zurück. Je näher das Ende des Krieges rückte, desto mehr schrieb sie in ihren Briefen von ihrem dringenden Bedürfnis, Mainz wiederzusehen. Ihr Mainz, statt ihrer Kindheit, das Umland, den Rhein, die Auen, den Blick ins Land. Ein halbes Jahr nach dem Ende des Krieges wird sie an den Mainzer Regierungsrat Michael Oppenheim geradezu flehentlich schreiben, »Ich möchte außerordentlich gern auf begrenzte Zeit die Stadt wiedersehen, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Sehnsucht ich nach dem Rhein habe. Dieser Wunsch ist nicht geringer geworden durch alles, was sich daheim zugetragen hat. Es ist sogar hier auf dem Kontinent noch gewachsen. Obwohl unser Leben durch meines und meines Mannes Beruf geordnet ist und obwohl ich bei der Herumreiserei genug Schönes und Sonderbares gesehen habe, ich weiß nicht, ob Sie verstehen können, dass man dann erst recht das Gefühl hat, man müsste wieder einmal daheim atmen. Sie wollte zurück. Alle Immigranten wollten zurück, wieder gebraucht werden, dazugehören, mitmachen, Bücher schreiben, die gelesen werden, endlich erfahren, was die echte, die große Parteilinie ist, wer mächtig sein wird und wer nicht. Endlich aus diesen kleinen Kämpfen heraus und hinein in die große neue alte Welt, hinein in die Weite der alten Heimat, sie neu machen, anknüpfen an das Gute, das man in sich trug, die Welt erneuern, Europa erneuern, sich selbst erneuern, indem man sich mit der Herkunftswelt wieder verbindet. Den liebevollsten Text schreibt Anna Segers in diesen Monaten über Gisel, Egon Erwin Kischs Frau. Darin beschreibt sie auch deren Zaubercafé, um den sich die Menschen aus aller Welt so drängen, wie einstmals die Juden um das Wasser, das aus dem Felsen geschlagen wurde. In vielen Städten Europas, fügt Anna Segers hinzu, ist Kisch allein und traurig herumgegangen, obwohl er genauso gastfreundlich, genauso witzig, genauso leutselig wie immer war, bis endlich Gisels Kaffeemühle zu mahlen begann. Dann füllte sich das Zimmer bei dem bloßen Geräusch. Voller Dankbarkeit beschreibt Anna Segers hier die große Kunst der Gastfreundschaft, die Gisel Kisch perfekt verkörpert. Den Menschen Glück schenken, Freundlichkeit, Offenheit, der Magnetismus der Herzlichkeit und des guten Essens und Trinkens in einer Atmosphäre des Willkommenseins und des Miteinanderredens, ohne Rechthaberei und Behauptungswillen. Und das hat nichts von einem oben herab der Weltautorin, die über die Kaffeekocherin Gisel schreibt. Es ist die Bewunderung einer, die selbst weiß, dass Bücherschreiben keine größere Kunst ist als die, ein gastfreundlicher, heimatgebender, zugewandter, herzenskluger, kochbegabter Mensch zu sein. Fern der Heimat ist so ein Mensch, so ein Menschenmagnet, noch wertvoller, als wenn alle ohnehin in der Nähe von zu Hause sind und nach dem Kaffeetrinken wieder in ihr altgewohntes Heim zurückkehren. Lebenskunst als wahre Kunst. Weil ich selbst Bücher schreibe, habe ich vor diesem Beruf wenig Respekt. Das reproduzierte Leben, wie großartig, wie gewaltig es auch einwirkt, bedeutet mir weniger als die geringste Regung echten, unverfälschten und vervielfältigten Lebens. Nichts lag Anna Segers ferner als künstlerischer Hochmut. Sie schrieb, wie andere kochten, töpferten, lehrten, Blumen verkauften. Echtes Leben statt reproduziertes Leben, ein echter, frischer Kaffee statt einem blumig und anschaulich und herrlich beschriebenen. Echte Freundinnen statt Dichterinnen, die vor allem mit dem Stolz auf sich selbst befreundet sind. Ein offenes Haus statt eines offenen Buches. Anna Segers musste ihr Leben lang nicht einen Moment zögern, um sich zwischen diese Alternativen gestellt, stets für das direkte, lebendige, unverfälschte zu entscheiden. Ihre Lebensfreundin Lenka Reinerowa hat einmal beschrieben, wie sie sich die schon damals in Paris berühmte Dichterin vorgestellt hatte, als sie sie noch nicht persönlich kannte. Ich versuchte mir diese schöne und ungewöhnliche Frau vorzustellen, den Anflug von Feenhaftem, der sie zu umgeben schien. Dann hörte sie, dass diese Fee auch noch fabelhaft koche, und da wunderte sie sich schon, eine Fee, die fabelhaft kocht. Und dann ist sie ihr zum ersten Mal leibhaftig begegnet. Sie kam mit ihrem Mann und den beiden Kindern, und es gab durchaus nichts Feenhaftes an ihr, nur die Stimme fiel mir auf. Ein wenig verdeckt, als ob sie bei allem Gesagten immer einen winzigen Rest für sich zurückbehielte. Anna Segers war immer ganz da, bis auf dieses kleine Etwas, das Abwesende, der kleine innere Bezirk, der stets verschlossen blieb. Viele, die sie kannten, haben sie so beschrieben. Vor allem ihre besten Freundinnen. Auch Steffi Spira, mit der sie schon seit Berliner Tagen eng befreundet war und die sie in Mexiko fast jeden Tag sah, mit ihr auf die Märkte ging, Bananen kaufte, Gemüse kaufte, Zigaretten und Geschirr, die immer zusammen kochten, wenn die Kinder mittags in der Schule aßen. Oft war noch Lenka Reinerowa dabei und auch die Freundin Jeanne Stern. Sie lachten, rauchten, erzählten. Anna hörte meist nur zu, bis sie ihr »Jetzt horche mal« oder beherrschter »Jetzt hör mal mir zu« ausrief. Dann ging es los. Sie rauchte oft, paffte jedoch nur, blies ein bisschen den Mund auf und spuckte den Rauch dann wieder aus. Mittendrin in der Freundinnenrunde und doch oft nicht ganz dabei. Reinerowa schrieb einmal, der französische Schriftsteller Louis Aragon habe etwas sehr Schönes über ihre Freundin Anna gesagt. Er meinte, sie sei wie Artemis. Man geht durch einen Wald, erkennt ihre zarte Figur, hört ein lustiges Lachen, kommt näher, und nur noch ein Schleier hängt in den Zweigen. Von ihr ist keine Spur. Für mich, fügt Lenka Reinerowa hinzu, ist Anna eine private Schauspielerin. Sie versteckt sich auf unnachahmliche Weise. Bald bricht sie mutig los wie eine Pantherin, deren Junges angegriffen wird. Bald sitzt sie wie eine antike Göttin voller Stolz und Ruhe, lässt die Menschen um sich herum brausen, sagt nur wenig, am liebsten gar nichts. Ihre Augen bekommen dann einen Ausdruck, als habe sie ganz fern etwas ungeheuer Interessantes entdeckt, das ihre ganze Aufmerksamkeit beansprucht. Je länger die Mexiko-Jahre währten, desto größer wurden die Momente ihrer inneren Abwesenheit, ihres Rückzugs in sich selbst. Einerseits gab es jeden Tag neue militärische Erfolgsmeldungen der Alliierten. Jeden Tag kamen sie alle hier, die Flüchtenden und Traumsüchtigen aus Mexiko, dem Sieg und der Heimkehr einen Schritt näher. Gleichzeitig kam mit jedem Tag auch ein neues Grauen in ihre Welt. Jeden Tag neue Berichte darüber, dass ihre schlimmsten Fantasien der letzten Jahre über das massenhafte Morden von der Wirklichkeit noch übertroffen wurde. Und damit das Gefühl, dass sie alle hier, die Bewahrten und Überlebenden in der Sonne Mexikos, ein unverdientes, untätiges Glück gelebt hatten. Bruno Frey schrieb über diese Wochen und Monate in Mexiko: »Mit dem Unfassbaren konfrontiert, verwandelte sich mir der Sonnentraum in einen Albtraum. Die Kunst, mittels einer selbst gebastelten Fata Morgana zu überdauern, wurde wurmstichig und von Schuldgefühlen angenagt.« Und er fährt fort: »Das unerträgliche Nachtbild überschattete die Sonnenhelle und gebar neue Traumbilder, schwarze, hadernde, sühneheischende.« Sie hatten alle gemeinsam hier eine Oase des kollektiven Optimismus gründen wollen, mit dem Heine-Club, dem Verlag, der Zeitschrift. Sie hatten eine Art kämpferische Normalität simuliert, und es war aber so schwer, diese Simulation gegen die mit immer größerer Macht hereindringende Wirklichkeit zu verteidigen. Sie waren ja längst fast alle eher Beschwörungskünstler als Beschreibungskünstler geworden. Selbst Kisch, der Reporter. Heinrich Mann hatte aus Kalifornien in diesen Tagen, nachdem er Kischs Mexiko-Texte gelesen hatte, diesen Eindruck beschrieben. Kisch hat Visionen. Was er auf dem Gipfel eines soeben geborenen Feuerberges erblickt, mit realistischen Augen dennoch erblickt. Er hat einen prophetischen Sinn für das Gegenwärtige, das macht ihn zum Revolutionär und Dichter. Ein Wirklichkeitskünstler, der dem gegenwärtigen Moment immer einen Augenblick voraus ist. Der der Wirklichkeit ein winziges Stückchen vorausdichtet, sie nach seinen Vorstellungen vorausbeschreibt. Das war Kisch in Mexiko, und das waren viele seiner Mitkämpfer. Aber das alles drohte einzustürzen und zu Makulatur zu werden, in dem Moment, in dem nichts, nichts, gar nichts von der Welt da draußen sich noch nach den Vorstellungen der Dichter und Visionäre richtete. Wo jede wahre Wirklichkeit so unendlich viel dunkler war, als irgendein Traumreporter es sich je hatte ausmalen können. Anna Segers las viel Gedichte, rezitierte sie auch oft, meistens Schiller, immer wieder Schiller. Oder eines von dem russischen Dichter Alexander Blok, das liebte sie besonders, es heißt »Vergeltung« und darin diese Strophe: »Du zogst den blauen Mantel um dich traurig und gingst ins feuchte Wehen der Nacht hinaus.« Dann kam noch mal ein Tag, an dem alles so schien, als wären sie doch hier inmitten eines Zentrums der Welt. 29. April 1945, Kisch wurde 60. Der Welt-Kisch, der Rasende, der Reporter, der Abenteurer, der Menschenmagnet, der Kinderfreund, der Raucher, der Weltkenner. Es gab Feste, Bankette, Deklarationen, Wiener Rote Garde, freie Österreicher, die Exil-Tschechen, die mexikanische Regierung, Vertreter Hollywoods, der Heine-Club, das freie Deutschland, alle kamen oder schickten Telegramme, übergaben Geschenke, Festschriften, Füllfedersets, eine Ausgabe der 4 Jahrgänge ihrer mexikanischen Zeitschrift, 1000 Seiten mit goldgeprägter Widmung, eine Broschüre seiner besten Reportagen in 10 Sprachen unter dem Titel »Seine Reise um die Welt in 60 Jahren«. Es waren Festbankette, zu denen mehr als 1000 Menschen kamen, schreibt Kisch stolz an einen Freund. Dazu die Kinder der Immigranten, die ihn alle, den Kinderlosen, der keine Pointe, keinen Witz an sich vorbeiziehen lassen, der so viele geheime Eier aus den Ohren zaubern konnte, liebten und verehrten. Sie wollen auch ihren Kisch, ihr Fest mit ihm, malten ihm Bilder und ließen sich mit ihm fotografieren. Jedes eine weiße Kischzigarette im Mund, ihre aus Zucker, seine aus Papier und Tabak. Aber es half alles nichts. All der Ruhm, all die Leute, all die Zeugen seiner Meisterschaft und Menschlichkeit. Es waren Gespensterbankette. Es waren Abschiedsfeiern. Abschiede von den Toten. Abschiede von den Hoffnungen, die sie alle hatten und geschürt hatten, immer weiter geschürt. Sie feierten Kisch und seine Wirklichkeitsfeiern und seine Kämpfe und Visionen und Empörungen und seine Siege. Am Ende eines Krieges, gegen den alle Worte der Welt nichts vermocht hatten. Nicht die von Anna, nicht die von ihm, dem Jubilar, dem Gefeierten in Glanz und Ruhm. Wofür das alles? Dann kam der 8. Mai. War da jetzt nicht doch eine Freude? Der Krieg war zu Ende. Der Faschismus besiegt, der Feind hatte bedingungslos kapituliert. Sieg, Sieg, Sieg! Alles, wofür sie hier gekämpft und geschrieben hatten, worauf sie gehofft und gewartet hatten, war wahr und vollendet. Jetzt nach Hause. Jetzt neu anfangen. Neu aufbauen. Die bessere Welt. Transit in die Heimat. Rasende Reportagen der Wirklichkeit voraus. Mit Worten neue Welten bauen. Die junge Lenka Reinerowa spürte etwas davon in sich an diesem Tag. Sie wollte sich freuen und ihre Freude zum Beispiel mit dem geliebten, bewunderten Kisch teilen. Sie schreibt: Ungefähr um 9 Uhr früh erreichte mich die Nachricht, dass der Zweite Weltkrieg aus war. Es gibt Tage, die man nicht vergessen kann. Dieser war so einer. Ich ging Egon Erwin Kisch entgegen, traf ihn auf der Straße unweit unserer Gesandtschaft an der Ecke der Avenida Tamaulipas. Er trug einen dunklen Anzug, hatte seine ewige Zigarette in der Hand. Es war heiß. Seine Schuhe bedeckte eine Staubschicht. Er blickte mir ohne zu lächeln entgegen. Selbst in seinen Augen funkelte es nicht. Seine ganze Person drückte unendliche Müdigkeit und Trauer aus. »Egonek«, sagte ich erschrocken, »der Krieg ist doch zu Ende.« »Eben.« Er seufzte, hängte sich schwer in mich ein, wie jemand, der Halt sucht. Was werden wir jetzt alles erfahren? Das ganze unfassbare Sterben. Sie alle hatten sich hier in dieses Vakuum der Weltgeschichte geflüchtet, hatten mit unglaublichem Glück die Schiffe in Europa bestiegen, um ihr Leben zu retten. Und während sie hier waren, ist in ihrer Heimat Unvorstellbares geschehen. Und der Vorhang, der dieses Unvorstellbare lange Zeit verhüllt hat, hebt sich Tag für Tag ein weiteres Stückchen an. Egon Erwin Kisch ist irgendwann in diesen Wochen noch einmal im Land unterwegs. Er ist in einem kleinen Ort, Venta Prieta, in dem sich vor Jahren einige mexikanische Juden vor einem Pogrom geflüchtet hatten. Er redet mit den Bewohnern. 13 Juden leben hier. Heute ist Gottesdienst. Am Schluss stellt sich die Gemeinde vor dem Altartisch auf zum Totengebet. Auch Kisch tritt vor, spricht nach, was der Rabbi der Gemeinde vorspricht. Danach fügt jeder die Namen seiner Toten dem Gebet hinzu. »Mein Vater und meine Mutter«, schreibt Kisch, »waren in Prag geboren, lebten dort, starben dort und sind dort begraben. Niemals konnte ihnen in den Sinn kommen, dass einer ihrer Söhne den Totenspruch für sie in einer Gruppe von Indios sprechen werde, im Schatten der silbertragenden Berge von Pachuca. Meine Eltern, die ihr Leben im Bärenhaus der Prager Altstadt verbrachten, ahnten nicht, dass ihre Söhne einmal aus dem Bärenhaus verjagt sein würden, nach Mexiko der eine, nach Indien der andere, und die beiden, die dem Hitlerterror nicht entfliehen konnten, in unbekannte Städten unvorstellbaren Grauens. Meine Gedanken schweifen weiter, Verwandte, Freunde, Bekannte und Fremde, Opfer Hitlers, alle haben Anspruch darauf, dass ihrer im Totengebet gedacht wird. Und er fährt fort. Unübersehbar ist die Kolonne. Sie zieht dahin, als hätte es nie eine Menschheit gegeben, als hätte es nie einen Sinn der Menschheit gegeben, niemals das Streben, mehr Brot, mehr Recht, mehr Wahrheit, mehr Gesundheit, mehr Weisheit, mehr Schönheit, mehr Liebe und mehr Glück in die Welt zu bringen. Als letzter trete ich weg vom Altar, zu dem ich mich vor einigen Stunden so gut gelaunt aufgemacht hatte. Sie haben dann trotzdem gefeiert, die Geflohenen in Mexiko, die Kommunisten unter sich, Die, die noch beisammen waren, die nicht ausgestoßen waren aus der Gruppe, wie die Stiebis und wie Gustav Regler, die sich nicht vom Balkon gestürzt hatten, wie Alice Rühle, die noch da waren und lebten und sich selbst Mut machen wollten am Ende dieses langen Krieges. Sie haben sich selbst gefeiert mit einem alten Heldenstück von Kisch, seinem Oberst Redl, der Geschichte des österreichischen Offiziers und Spionenjägers, der selbst Spion für Russland war, der alle geheimen Aufmarschpläne der K&K-Armee für fantastisch viel Geld an Russland verkauft hatte, der schwul war und ein geheimes, hemmungsloses, luxuriöses Leben führte, bis er aufflog und zum Selbstmord genötigt wurde, und alle hofften, dass der Kaiser von diesem ungeheuerlichen Geheimnisverrat nichts erfahren würde, doch er erfuhr davon. Alle erfuhren davon. Egon Erwin Kisch hatte früh schon die Aufklärung dieses Falles geschickt sich selbst zugeschrieben und seine rasende Reporterkarriere auch auf dieser Legende seines Lebens aufgebaut. Triumph des literarischen Journalismus, Triumph des Schreibens gegen die Macht. Und dieses alte österreichische Heldenstück aus einer anderen Zeit führten nun die versammelten kommunistischen Schriftsteller und ihre Freunde im Schiefersaal des Heinrich-Heine-Clubs als Triumphstück auf. Ihre Erinnerungen, ihr Humor, ihre Macht. Keine Schauspieler, die Schriftsteller selbst verkörperten die triumphalen Worte. Bodo Uhse, Friedrich Katz, Bruno Frey, Lanka Reinerowa, André Simone und all die anderen machten sich auf in eine Leihanstalt für Theaterkostüme, suchten sich alte Uniformen, bunte Kleider, Hüte, Käppis, Mützen, um sich hier in Mexiko in das alte Österreich zu verwandeln, kurz bevor es unterging. Und was alle in Staunen versetzte, Anna Segers machte mit. Die Matrone mit dem grauen Dutt, den sie jetzt wieder hochbinden konnte, die immer etwas entrückte, immer etwas schweigsame, die meist ernste Anna Segers. Sie verwandelte sich zur Feier des Kriegsendes, zur Feier ihres Freundes Kisch, zur Feier des eigenen Triumphs in die österreichische Baronin Daubeck. Lenka Reinerowa beschreibt die Freude daran so. Anna wählte sorgfältig ihre Toilette, verwarf ein schwarz-goldenes Abendkleid, das ist nicht schön, da dreht sich keiner nach der Baronin auch nur um, und entschied sich schließlich für eine violette Robe aus steifem Taft mit einem Besatz Silberspitze. Dazu ein beinahe schlichtes, aber verwegen glitzerndes Diadem. Wir quietschten vor Vergnügen, als sie sich im Probierzimmer vor einem hohen Spiegel hin und her drehte, Hofknicks und angemessenes Kopfnicken übte, völlig unbegabt für diese Art von Kunst. Bei der Aufführung war sie natürlich ein Bombenerfolg. Kaum betrat sie die Bühne und führte ihren Hofknicks und die angemessene Verbeugung vor, prasselte auch schon jubelnder Applaus durch den Saal. Die Menschen waren glücklich, dass sie wieder wohlauf war und begeistert, dass sie diesen Jux mitmachte. Als sie sich dann auch noch mit würdevoller Miene und Geste dankend verneigte, mussten wir auf der Bühne sehr aufpassen, um nicht aus der Rolle zu fallen und mitzuklatschen. Dann war der Beifall verrauscht. Der Sieg war da und blieb. Und sie alle durften, mussten jetzt irgendwie nach Hause. Die Gruppe der Geflohenen zerstob und verwandelte sich wieder in viele Einzelne. Der Verlag löste sich auf. Die Zeitschrift löste sich auf, der Heine-Club löste sich auf. Anna Segers erinnerte in ihrer Abschiedsrede an den Namensgeber: Wir haben uns, wenn uns das Heimweh gar zu stark überkam, von seiner spöttischen Trauer trösten lassen. Dieselben Sterne werden als Todeslampen über unseren Gräbern schweben, am Rhein oder unter Palmen, auch wenn man kein Requiem betet und kein Kaddisch sagen wird. Nur die Partei blieb als Gemeinschaft und Zwangsgemeinschaft und als ideologisches Zentrum, in dem über Leben und Schicksal und Zukunft der Mitglieder entschieden wurde. Noch im Oktober 1945 wurde Georg Stiebi, dessen Mitgliedschaft bislang nur geruht hatte, einstimmig aus der Partei ausgeschlossen. Auch Anna Segers hatte für seinen Ausschluss gestimmt. Es war kurz vor der Rückkehr. Kurz vor dem Aufbruch in ein neues, kommunistisches, freies Deutschland. Mehr denn je regierte die Angst vor Moskau die mexikanischen Emigranten. Mehr denn je regierte die Angst vor einem falschen Wort, vor einer falschen Strategie, vor einem falschen Freund, vor einer falschen Linie, vor irgendeiner Abweichung die mexikanischen Migranten. Paul Merker hielt die Gruppe im Eisengriff. Für die anderen galt zu schweigen, mitzumachen, sich unsichtbar zu machen. Irgendwie ungeschoren und unausgeschlossen, nach Europa zu kommen und zu hoffen, dass man sich dort leichter würde einfügen können in die Aufbauarbeit der Partei. Annas Sohn Peter hatte die ganze kompromisslose Eisigkeit der Partei erfahren, als er von den brutal geführten Auseinandersetzungen zwischen Stiebi und Merker verstört sich an den ihm vertrauten Walter Janka wandte. Peter war am Ende des Krieges gerade 19 Jahre alt geworden. Er wandte sich an Janka einfach in der Hoffnung, dass diese dramatische Auseinandersetzung sich doch leicht befrieden lasse. Dieser Konflikt vergiftete die ganze Gruppe. Er hoffte auf Jankas Unterstützung bei der Entgiftung und Normalisierung. Doch Janka war alarmiert. Janka war die rechte Hand Merkers in Mexiko, Merkers Linie war seine Linie. Daran durfte Janka keinen Zweifel aufkommen lassen, erst recht nicht gegenüber dem Sohn von Anna Segers. So wurde Peter schon wenige Tage später vor ein Tribunal der Partei geladen. Es fand in einer Wohnung eines der Assistenten Jankas statt, und Peter erinnert sich später so: Man wollte mich aufklären und warnen. Annas Sohn sollte keinerlei Zweifel an der Weisheit der getroffenen Entscheidungen haben. Man wollte, dass ich jeden Umgang mit Personen einstellte, für die ich große Achtung empfand. Das Ganze dauerte etwa eine Stunde. Hinterher war ich schockiert und bestürzt. Natürlich erzählte ich alles meiner Mutter. Weil ich noch jung war und sie sich um mich sorgte, riet sie mir, nicht gegen die Mahnung zu verstoßen. Ich folgte ihrem Ratschlag, aber ich habe es immer bedauert. Peter war tief verstört von der ideologischen Härte und Unversöhnlichkeit, die in dieser Gruppe herrschte. In jener Gruppe, die im Leben seiner Mutter die wichtigste Bezugsgröße war. Er hatte versucht, die Probleme auf seine Art zu lösen, ganz einfach, indem man miteinander redet, den Ursachen von Konflikten nachgeht und gemeinsam nach Lösungen sucht. Dafür hatte er von dieser Gruppe Drohungen und eisige Warnungen geerntet, war mit dieser schockierenden Erkenntnis zu seiner Mutter gelaufen, um sie in dieser schwierigen Lage an seiner Seite zu wissen, doch sie rät ihm nur stillzuhalten, auszuhalten, den Befehlen der Partei unbedingt Folge zu leisten. Ein Schock für den Sohn. Er muss hier weg, weg aus Mexiko, weg aus der von Parteimännern gefesselten Emigrantenwelt. Peter flieht nach diesem Erlebnis geradezu zurück nach Europa. Er hatte Anfang 1945 angefangen, Kurse am Französischen Institut für Lateinamerika zu belegen. Schon im April 1945 erhält er eine Einladung, sein Studium in Frankreich fortzusetzen. Schon im September 1945 ist er unterwegs nach Paris. Seine Mutter hatte ihm zuvor gesagt, dass Frankreich für sie nicht in Frage kommen werde. Eine Schriftstellerin müsse im Land ihrer Sprache leben. Aber Peter will nach Paris. Er wird sein Leben dort verbringen. Er wird Franzose. Er wird zu Pierre Radvani. Seine Schwester Ruth, 2 Jahre jünger als Peter, arbeitet zunächst als Hilfskrankenschwester in einem mexikanischen Krankenhaus. Sie sagt, es war eine schreckliche Zeit für sie, da sie auf die unglaubliche Armut der Menschen und der Kinder nicht vorbereitet gewesen sei. Sie folgt ihrem Bruder wenige Monate später nach Paris. Über ihre Mutter und deren Arbeit sagte sie später: Ehrlich gesagt, ich habe die Bücher früher nur wenig gelesen. Vielleicht war es eine Abwehrreaktion. Wir liebten uns, aber unsere Bahnen waren immer getrennt voneinander. Es war einsam um Anna Segers. Ihr Mann lebt hinter seiner verschlossenen Arbeitszimmertür und an der Universität. Er liebt seine Arbeit dort, die Wissenschaft, die Studenten und eine Studentin oder Kollegin wohl ganz besonders. Irgendwann ist klar, dass er seine Frau auf ihrer Rückkehr nach Europa nicht begleiten wird. Die Familie, die Anna Segers mit aller Kraft gemeinsam ins Exil gesteuert und hier ernährt und zusammengehalten hat, fällt auseinander. Alles fällt auseinander. Sie alle hatten hier einen künstlichen Kokon zum Überleben errichtet. Jetzt, wo der gigantische Druck von außen, der Krieg, der Faschismus weggefallen sind, fallen auch die Eisenringe ab, die diesen Kokon umschlossen und stabilisiert haben. Alle stürzen wie Kometen durch das All. Reisegruppen bilden sich und werden gebildet. Waren sie eben nicht wenigstens noch alle gemeinsam Deutsche, jetzt sind sie Österreicher, die gehen nach Wien, Tschechen, die fahren nach Prag, Kaderkommunisten, die gehen nach Moskau, Deutsche, die gehen nach Berlin. Die Kischs fahren am 17.02.46 über New York und London nach Prag. Giesel nimmt die Kaffeemühle mit, den Zauberkaffee und die Kunst der Gastfreundschaft. Egon, diesen unbedingten Willen zum Optimismus, die Liebe zu den Kindern, die brennende Neugier, das Chaos im Kopf und die Zigaretten. Paul Merker und die Stibis werden direkt aus Mexiko mit dem sowjetischen Frachter Gogol am 16.05.46 nach Wladiwostok gebracht. Gemeinsam, auf demselben Schiff, Todfeinde auf dem Weg in ihre gemeinsame ideologische Heimat, das endgültige Urteil über ihre Treue und Parteiliebe erwartend, hoffend, dass das finale Vernichtungsurteil den jeweils anderen treffen möge. Anna Segers möchte nur nach Hause. Sie will nach Mainz. Sie will den Rhein sehen. Sie hat ein geradezu körperliches Bedürfnis nach der Landschaft ihrer Heimat, nach ihren Wurzeln, so wie Frida Kahlo es in einem ihrer berühmtesten Gemälde, das sie Wurzeln nannte, gemalt hat. Mit langem Kleid und langen Haaren in der Landschaft ausgebreitet, die grünen Wurzeln gehen direkt aus ihrem Körper in grüne Äste und große grüne Blätter über, die wiederum mit dem Boden verwurzelt sind. »Ich möchte bald«, schreibt Anna Segers an ihren Parteifreund Jürgen Kuczynski, »dasselbe reine Wiedersehen fühlen wie du, eine unbedingte Hingabe an die Schönheit von Land und Sprache und Menschen. Mainz, Mainz, Mainz, die Luft dort, die Wolken, die Menschen, der Dialekt, die Farben, der Fluss, der Dom. Ein Mensch jahrelang gewaltsam von den eigenen Wurzeln getrennt und nun voller Hoffnung, voller Glauben daran, dass man die vor einer Ewigkeit getrennten Enden wieder zusammenwachsen lassen kann. Oder sie doch wenigstens wiederbeleben, durch einen kurzen, intensiven, lebenserneuernden Kontakt. Einige wenige Menschen dort, die Anna Segers kannte vor dem Krieg, haben überlebt. Die Briefe, die sie mit ihnen wechselt, sind herzzerreißend. Es sind kurze Einblicke in den dunklen Schacht der Vergangenheit, von dem sie jahrelang befürchtete, er werde nie mehr hell. Über ihren Töpfer Benito schreibt sie in der Erzählung vom wirklichen Blau, er fuhr abwärts in dem Schacht der Erinnerung, immer tiefer und tiefer, bis er endlich aussteigen konnte. Irgendwann im Sommer 1946 erfährt sie von einer Lehrerin aus Mainz, Anna Storck, die, solange es möglich war, noch jüdische Kinder in Mainz unterrichtete und bis zum Schluss mit Annas Mutter in Kontakt stand, ihr beistand, solange es ging, und Annas Mutter hatte ihr sogar noch zwei kleine Kartons mit Erinnerungen für ihre Tochter hinterlassen, bevor sie abtransportiert wurde nach Lublin. Anna Segers schildert ihr aus Mexiko ihre Flucht, ihre eigenen Bemühungen um ihre Mutter und schreibt, alles endete schlecht, wie Sie wissen. Umso wärmer ist mir geworden, als ich hörte, dass sie in dieser furchtbaren Zeit, die das Gewissen eines jeden von uns auf die Probe stellte und meistens schwer belastete, meine Mutter, soweit es möglich war, nicht im Stich ließen. Ich möchte Ihnen, auch im Namen der vielen mir vielleicht unbekannten Menschen, danken, die durch ihren Mut den Glauben an menschliche Güte nicht verloren haben. Irgendwann bekommt sie auch einen Brief von einer alten Schulfreundin Elisabeth Stimbert, die hatte der berühmten Kommunistin nach Mexiko geschrieben und um Hilfe bei der Suche nach ihrem Mann gebeten, einem Wehrmachtssoldaten, der in der Sowjetunion verschollen war. Da kann Anna Segers ihr nicht helfen, aber sie beschwört in ihrem Brief die gemeinsame Kindheit. Sie erzählt von ihrer Mutter, von Geflohenen, die sie gemeinsam kannten, einem Kind, das von der SS nach Auschwitz deportiert wurde, von Überlebenden in Holland und Calvinisten, die dort Verfolgte verbargen und beschützten und die ihre Taten mit den Worten begründeten: Gott hat mir befohlen, euch zu retten. Und Anna Segers fügt an die in Deutschland gebliebene deutsche Freundin hinzu: Ich erzähle dir von all den bekannten und fremden Menschen, weil wir alle an verschiedenen Enden dieselben furchtbaren Dinge erlebt haben. Und sie erinnert an ihre gemeinsame Englischlehrerin Fräulein Dr. Hermann, bei der sie Kiplings Dschungelbuch gelesen hatten, und John Miltons berühmtes Sonett On His Blindness, das Anna Segers hier Sonett On My Own Blindness nennt, Sonett auf meine eigene Blindheit. Und an Ria erinnert sie sich, ihre gemeinsame Klassenkameradin, von deren Tod sie schon in Paris erfahren hatte, eine Nachricht, die sie tief erschüttert hatte. Und Ria, die kennen wir gut, Ria ist Gerda aus dem Ausflug der toten Mädchen. Ria ist der Mensch, der nicht vergessen werden darf. Ria bleibt als Gerda im Gedächtnis der Welt, so wie Anna Segers sie beschrieben hat. Gerda galoppierte zu ihrer Krankenpflege wie zu einem Fest. Sie war zur Krankenpflege und Menschenliebe geboren. Zum Beruf einer Lehrerin in einem aus dem Bestand der Welt fast verschwundenen Sinn, als sei sie auserlesen, überall Kinder zu suchen, denen sie vonnöten war, und sie entdeckte auch immer und überall Hilfsbedürftige. Wenn auch ihr Leben zuletzt unbeachtet und sinnlos endete, so war darin doch nichts verloren, nicht die bescheidenste ihrer Hilfsleistungen. Ihr Leben selbst war leichter vertilgbar als die Spuren ihres Lebens, die im Gedächtnis von vielen sind, denen sie einmal zufällig geholfen hat. Das hatte Anna Segers geschrieben, als sie langsam Tag für Tag ihre Erinnerungen zurückgewann und sich an ihre Kindheit erinnerte, an die Wippe, das Auf und Ab, die Mädchen mit den Zöpfen, die unschuldigen Jungen, an all das Sterben danach und an den Rhein. Jetzt im August 1946 schreibt sie aus Mexiko: Wie bestürzt ich war, als ich noch in Paris, ich glaube sogar von jungen Leuten aus Mainz, von Rias Tod hörte. Ich glaube, Elli, du wirst dir bei meinem Brief denken, was ich immer denke: Man kann überall herumkutschieren und mit noch so vielen Menschen zusammenkommen und noch so viel arbeiten. Das Gute und Schlechte, das man daheim als Kind gehabt hat, sitzt tiefer als alles, was nachher kommt. Anna Segers lebt in diesen Monaten vor der Rückkehr in einem Zwischenreich der Angst und der Hoffnung. Es ist, als zögere sie nun plötzlich die so sehr ersehnte Heimkehr bewusst oder unbewusst Woche für Woche weiter hinaus. Was erwartet sie in Europa wirklich? Werden die politischen Kämpfe immer so weitergehen? Wird vielleicht, wenn die Sonne, die Wärme, die ganze Exotik um sie herum, die Gemeinschaft, wenn all das wegfällt, die Schärfe der Auseinandersetzungen nicht noch weiter zunehmen? Wie frei wird sie in Deutschland sein, wenn all die Hardliner aus Moskau noch dazukommen? War Mexiko, das Fluchtland der Not, nicht vielleicht die bessere Heimat? Wollte sie wirklich in die Kälte zurück? War ihr Schutzpanzer aus Ruhm und Geld und Erfolg, den sie sich hier in der Ferne zugelegt hatte, der ihr hier gewachsen war, war der stabil genug für die alte, neue Welt, die sie nun erwartete? Würde sie frei bleiben können? Würden jenseits des Atlantiks nicht endgültig die Paul Merkers den Kurs bestimmen? Waren sie nicht jetzt schon schuld an ihrer Einsamkeit, dass Peter fluchtartig seine Mutter und seine Familie verlassen hatte? Wie sehr würde die Partei in Anna Segers Leben eingreifen, wenn sie, die Partei, womöglich allein an der Macht sein würde? Anna Segers zögerte und wusste doch, dass sie keine Wahl hatte. Sie hatte ja darauf hingelebt, darauf hingeschrieben, darauf hingekämpft. Den Sieg gegen den Faschismus, den Sieg des Kommunismus. Über alle Zweifel hinweg, nun war es soweit. Sie musste fahren, sie wusste es ja. Nur noch einen Moment den Panzer prüfen, nur noch einen Moment das Licht genießen, die Terrasse inmitten der Stadt, die Tauben, die Freiheit, Die Entfernung vom Krieg, von all den Zerstörungen, all den Toten, all den Erinnerungen an die Menschen, die nun nicht mehr lebten. Noch einmal atmen. Mexiko. Ihr Ort der Zuflucht, ihr Land der Wiedergeburt, ihr neues Land. Am 5. Januar 1947 schreibt Anna Seghers endlich an Bruno Frey: Ich fahre jetzt ab. Ihr Mann begleitet sie noch nach New York. Dann fährt sie allein. Auf der Gripsholm. Nach Stockholm. Wieder unterwegs. Wieder im Transit. Überfahrt in eine ungewisse Zukunft. Als sie auf der Gegenrichtung unterwegs gewesen war, ein ganzes Leben lang scheint das zurückzuliegen, hatte sie in ihrem Roman Transit geschrieben: Alles war auf der Flucht. Alles war nur vorübergehend. Aber wir wussten noch nicht, ob dieser Zustand bis morgen dauern würde oder noch ein paar Wochen oder Jahre oder gar unser ganzes Leben. Jetzt, der Krieg ist vorbei, die Flucht noch nicht ganz, schreibt sie in einem Brief an die Freunde, die sie in Mexiko zurückgelassen hat. Wenn ihr hoffentlich bald selbst alle unterwegs seid, dann guckt euch bitte in allen Hafenstädten um, ob ihr noch irgendwo die Anna auflesen müsst. Blaue Welt. Nachwort. Ich stehe unter dem großen blauen Himmel Mexikos vor dem leuchtend gelben Hotel und schreibe eine Mail an Pierre. Ob es das sein könne? Groß, alt, ehrwürdig. Blick von der großen Terrasse auf den Cortés-Palast, direkt am Plaza de Armas. Pierre hieß früher Peter und er war vor vielen Jahren mit seiner Mutter, seinem Vater, seiner Schwester hier in Mexiko im Exil. Er ist hier erwachsen geworden. Er hat das Land geliebt, die Politik gehasst. Er ist aus dem Land der Flucht wieder geflohen, als er merkte, dass es sonst für ihn aus den politischen Kämpfen seiner Mutter kein Entkommen geben würde. Sein Leben lag noch vor ihm. Er ist einfach gegangen, lebt seitdem in oder jetzt nahe bei Paris und nennt sich Pierre. Pierre Radvani. Heute ist er 94 Jahre alt. Er hatte mir vor meiner Reise nach Mexiko das Hotel beschrieben, in das sich seine Mutter öfter zurückzog, um zu schreiben oder ins Grün zu schauen oder eine Art Ruhe zu finden oder einem unliebsamen 50. Geburtstag zu entkommen. Ein größeres, schönes, altes Hotel, hatte er geschrieben, das an einem alten Platz lag mit hohen alten Bäumen. Das Hotel lag auch nicht sehr weit vom Cortés-Palast, ein alter Regierungspalast, auf dessen äußeren Wänden der Freskenmaler Diego Rivera bekannte Figuren der mexikanischen Geschichte gemalt hatte. Besonders einen Emiliano Zapata, weiß bekleidet, mit seinem großen Hut und seinem weißen Pferd. Es ist Ende Dezember 2019. Es ist glühend heiß in Cuernavaca. Ich schicke ein Foto des Hotels an Pierre. Er schreibt gleich zurück: Ja, das könnte das Hotel sein. Ich bin nach Mexiko gefahren, um hier irgendwo die Anna aufzulesen. Ich bin mit Mascha hier, meiner ältesten Tochter. Morgens fragt sie mich immer: Wo gehen wir heute hin? Und ich nenne das Ziel, die Adresse, dann fragt sie: Und was ist da? Ich sage: Nichts. So ist es mit den Spuren der Literatur in der Wirklichkeit. Sie sind flüchtig, unsichtbar. Sie sind in uns, den Leserinnen und Lesern. Anna Seghers hat in Mexiko keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Keine Gedenktafel erinnert an sie. Sie hat keinen Baum gepflanzt, soweit wir wissen, kein Haus gebaut. Drei Tauben hatte sie oben auf ihrer Schreibterrasse in der Avenida Industrial in Mexico City, hat sie mal geschrieben. Wie lange leben Tauben? Ich sehe den Palast, den sie gesehen hat, oben von einem Balkon des Hotels Casa Hidalgo herab. Ich sehe den kleinen Kiosk, den Gustave Eiffel hier erbaut hat, als er noch keine Türme bauen durfte. Ich sehe den großen melancholischen Garten, in dem der mexikanische Kaiser Maximilian auf den Tod wartete. Ich sehe das kleine Hotel Bajo el Volcán mit dem weißen Turm, in dem Malcolm Lowry unter dem Vulkan schrieb. Die Frau hinter dem Rezeptionstischchen holt sofort ein Exemplar des Romans unter der Theke hervor. Nein, gelesen habe sie ihn nicht, aber viel davon gehört. Die Bodega, in der Laurie trank, hat erst vor ein paar Jahren zugemacht. La Estrella hieß sie. Hohe, hellbraune Mauern umschließen den Garten der Bodega. Durch ein Loch in der Tür kann man etwas hineinsehen. Leere Flaschen in roten Plastikwannen, wilde Pflanzenverfall. An der Mauer steht unter einem roten Stern auf Spanisch der Satz: Welche Schönheit kann man mit der einer Cantina in den frühen Morgenstunden vergleichen? Malcolm Lowry, 1936. Eine kleine Spur an einer alten Mauer, immerhin. Mexiko hat Anna Segers und viele andere Flüchtlinge, die kein Land der Welt sonst aufnehmen wollte, aufgenommen damals. Anna Segers und ihre Familie haben hier einen Zufluchtsort gefunden, eine Heimat nicht. Anna Segers ist hier ein Weltstar der Literatur geworden, eine laut und weit über Landesgrenzen hinweg hörbare Stimme der Hoffnung im Kampf gegen den Faschismus. Eine Geschichtenerzählerin, deren Geschichten von universeller Kraft und Verständlichkeit sind. Anna Segers wäre in Mexiko beinahe ums Leben gekommen. Beinahe hätte sie ihren Verstand verloren, ihr Gedächtnis. Sie hatte Glück, Kraft, gute Ärzte. Sie kam zurück, sie hat sich langsam ins Leben zurückgeschrieben, aber etwas blieb stets zurück. Das Leben sei seitdem nicht mehr ganz durchgelebt gewesen, hat sie gesagt. Wer einmal auf der Schwelle zum Totenreich balanciert hat, verliert vielleicht einfach ein Vertrauen, das einen trägt. Sie hat das Land hier geliebt. Sie wusste lange vor ihrer Rückkehr, dass sie sich schon bald zurücksehnen würde. Fernweh, Sehnsucht nach diesem Zufluchtsort. Als sie wieder in Berlin war und die Zeit der Entscheidungen sie erdrückte, sagte sie auf die Frage, für welchen Sektor Berlins sie sich denn nun entscheide, für den mexikanischen. Doch in Wahrheit gab es da für sie nie etwas zu entscheiden. Ihre geistige Heimat, ihr Kompass, ihr Glaube war der Kommunismus. Ihr ganzes Leben baute ja darauf auf. Sie wich nicht ab. Sie zögerte nur die Heimkehr hinaus. Auf einem der Parteischiffe nach Moskau wollte sie keinesfalls mitfahren, so lange wie möglich eine Unabhängigkeit bewahren, das wollte sie. Allein. Sie blieb eine Weile in Stockholm, wo sich die Weiterfahrt verzögerte. Wieder einmal Visumsdinge. Das kannte sie ja zur Genüge. Aber jetzt ging es wenigstens nicht mehr um Leben und Tod. Dann reiste sie weiter nach Paris zu den Kindern. Dort traf sie kurz auf Bertolt Brecht. Der notierte in sein Arbeitsjournal, sie sei verängstigt durch die Intrigen verdächte Bespitzelungen. Sie hatte überlebt, hatte ihre ganze Familie durch dieses Inferno geführt, diese ganze unwahrscheinliche Reise, diese Flucht, diesen Krieg überlebt. Jetzt war sie allein und hatte Angst. Angst vor den eigenen Genossen. Dann lässt sich die Heimfahrt nicht länger hinausschieben. Sie fährt nach Berlin, ohne einen Stopp in Mainz zu machen, obwohl es auf dem Weg liegt. Wie sehr hatte sie sich nach ihrer Heimatstadt zurückgesehnt. Schier geplatzt vor Sehnsucht war sie, wie sie es in ihren Briefen beschrieb. Jetzt fährt sie vorbei. Vielleicht auch dies aus Angst. Angst vor der Leere. Den Erinnerungen der Unabweisbarkeit des Todes ihrer Eltern. Angst vor der zerstörten Stadt, dem Rhein, der Schule, den toten Mädchen. In Berlin dann ist ihr kalt. Die Menschen, die Stadt, so sonderbar kalt seien die Menschen hier. Ich war jahrelang unter Menschen, vielleicht bösere, dümmere, aber immer so heftig, so leidenschaftlich. Wenn ihr hier in Berlin mal der Mund überlaufe und sie selbst leidenschaftlich und feurig sei, dann hab ich bei den guten Menschen das Gefühl, dass sie gutmütig lächeln. An ihren Freund Georg Lukacs in Ungarn schreibt sie einen Hilferuf. Obwohl hier viele oder alle Menschen lieb und gut zu mir sind, habe ich doch manchmal das Gefühl, dass ich vereise. Ich habe das Gefühl, ich bin in die Eiszeit geraten, so kalt kommt mir alles vor. Nicht, weil ich nicht mehr in den Tropen bin, sondern weil viele Sachen ganz beklemmend und ganz unwahrscheinlich frostig für mich sind. Doch sie wird bleiben und sich gewöhnen. Bleiben in Berlin, bleiben beim Kommunismus bis zuletzt. Sie wird Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der DDR. Sie wird, als gegen viele ihrer mexikanischen Mitimmigranten schwere politische Urteile gefällt werden, schweigen. Gegen sie wird kein Urteil gefällt. Ihr mexikanischer Feind, Paul Merker, wird 1950 aus der SED ausgeschlossen, 1952 als feindlicher Agent verhaftet und 2 Jahre lang in völliger Isolation in Untersuchungshaft gehalten. Ihr, ja, Freund, Georg Stiebi, für dessen Ausschluss aus der Partei sie in Mexiko gestimmt hatte, wurde 1950 Leiter des Amtes für Information. Der Parteiausschluss wurde zurückgenommen. Er wurde später stellvertretender Außenminister der DDR. Walter Janka, Assistent Merkers in Mexiko, der den jungen Peter durch seine eindringlichen Warnungen vor falschen Freundschaften verstört und in die Flucht getrieben hatte und der Leiter des parteinahen Aufbauverlages geworden war, wurde in einem Schauprozess 1957 wegen angeblicher Umsturzpläne zu 5 Jahren Haft verurteilt. Er war auch der Verleger von Anna Segers. Sie wurde gezwungen, am Prozess als Zuschauerin teilzunehmen. Sie wusste, dass er unschuldig war. Einer der Anklagepunkte war sein Plan, Georg Lukács aus dem umkämpften Budapest des Jahres 1956 herauszuholen und in die DDR in Sicherheit zu bringen. Anna Segers selbst hatte Janka darum gebeten. Im Prozess schwieg sie. Es heißt, sie habe nach dem Prozess versucht, bei Ulbricht Jankas Freilassung zu bewirken. Wenn das stimmt, blieb dieses Bemühen folgenlos. Ein Bericht der Staatssicherheit aus der Zeit danach vermerkt lobend, dass Anna Segers zu den Personen gehöre, die infolge des Urteils auch ihre Beziehungen zu Frau Janka wesentlich einschränkten und sich bemühten, sich nicht weiter zu exponieren. Als sie sich nach seiner Haftzeit wieder sahen, erinnerte sich Janka später, hat sich Anna Segers mit keinem Wort nach seinen Gefängniserfahrungen erkundigt. Stattdessen riet sie ihm zu einem Parteilehrgang. Auch ihre Freundin Lenka Reinerowa kam Anfang der 50er Jahre in der Tschechoslowakei 15 Monate in Haft. Über die Reaktion ihrer frühen Freundin Anna sagte sie, sie hat mich ein einziges Mal, 1956, kurz gefragt. Sie hat gesagt, wie war das? Und ich habe gesagt, schlecht. Sie hat nicht weiter gefragt, niemals. Und ich habe sogar manchmal versucht, sie darauf zu bringen. Das ist nicht gelungen. Anna Segers ist mit den Jahren mehr und mehr vereist. Sie selbst hatte es ja gespürt nach ihrer Ankunft. Es war auch Angst um ihr eigenes Leben natürlich. Viele der Schauprozesse in den 50er Jahren im Osten waren antisemitisch motiviert. Angst als Frau in diesem Männerapparat. Angst als Westemigrantin, Mexiko-Emigrantin, die nicht im Herzen der Partei in Moskau überwintert hatte. Angst nach all dem, was sie erlebt und überlebt hatte. Sie wich nicht ab. Als die Berliner Mauer gebaut wurde, war sie gerade in Brasilien. Sie war privilegiert, sie durfte reisen, sie hatte Auslandskonten in jedem Land, in dem ihre Bücher erschienen. Sie ließ sich Westpublikationen zuschicken, sie ließ sich tropische Früchte aus dem Westen schicken und Bücher, die es in der DDR nicht gab. Sie war Teil der Elite im Land der Gleichheit und der Brüderlichkeit. Zum Bau der Mauer schrieb sie: Der Tag, an dem dieses Tor verriegelt wurde, war ein guter Tag für die DDR. Gewiss, die entschiedene Absperrung von West-Berlin hat für viele einzelne Menschen Kummer und Sorge gebracht. Doch was sind diese Sorgen im Vergleich zu dem Leid, das eine Stunde Krieg bringen würde? Den offenen Brief, den ihr Günter Grass am Tag nach dem Mauerbau schrieb, in dem er an Anna Segers appellierte, die Autorin des 7. Kreuzes könne doch nicht zum Mauerbau schweigen, nannte sie einen erstaunlich ahnungslosen Appell. Als die Behörden der DDR 1976 dem jüdischen Sänger und Dichter Wolf Biermann die Staatsbürgerschaft entzogen, haben viele Autoren der DDR in einem einmaligen, mutigen Schritt gemeinsam gegen diese Maßnahme protestiert. Dieser Protest hatte eine ungeheure Wirkung auf das geistige Klima im Land und spaltete danach die Autorinnen und Autoren des Landes in Unterzeichner und Nichtunterzeichner. Die jüdische Vorsitzende des Schriftstellerverbandes hatten sie zuvor von ihrem Schritt nicht einmal informiert. Kein Zufall gewiss, dass die zwei Initiatoren des Protestes, der gegen diese von den Nationalsozialisten bekannte Praxis der Ausbürgerung vorging, Stefan Hermlin und Stefan Heim, zwei Juden waren, die die Nazizeit überlebt hatten. Hermlin war eigentlich gut mit Anna Segers befreundet. Vermutlich wollte er sie durch Nichtinformation schonen. Er wusste, dass sie als Repräsentantin der DDR ohnehin nicht mitmachen würde. Erst nach Veröffentlichung des Protestes schickten sie Christa Wolf zur Präsidentin, um sie über den Schritt zu informieren. Wolf beschreibt Segers Reaktion so: Sie war erschrocken. Wir hätten diesen Protest nicht einer westlichen Agentur übergeben dürfen. Wir wüssten wohl gar nicht, was wir da angerichtet hätten. Wenige Tage später distanzierte sie sich in der Parteizeitung Neues Deutschland von dem Protest ihrer Freunde. Dem Brief in Sachen Biermann, den einige Schriftsteller an eine westliche Agentur gaben, habe ich niemals zugestimmt, und fügte beschwörend hinzu: Die Deutsche Demokratische Republik ist seit ihrer Gründung das Land, in dem ich leben und arbeiten will. Intern setzte sich Anna Segers aber sehr nachdrücklich dafür ein, dass der Protest für die Beteiligten keine Folgen haben dürfe. Ihre Bücher müssen weiter erscheinen können. Das Recht der freien Meinungsäußerung muss gegeben sein. Ich bin gegen Strafen aller Art. Doch jetzt war sie endgültig zwischen alle Stühle geraten. In der Öffentlichkeit als Verräterin des Protests, intern als Beschützerin der Leute, die man für Staatsfeinde hielt. Da half es wohl lange schon, vereist zu sein. Da half es wieder einmal zu schweigen. Stefan Hermlin, ihr Freund, der Protestverfasser, schrieb einmal über Anna: Sie berge in ihrem Innern unter Bergen von Schweigen Schreie und Worte, die niemals laut wurden. Ich gehe durch die Straßen von Cuernavaca, der Stadt des ewigen Frühlings. Vor der Casa Hidalgo macht ein Hutverkäufer die besten Geschäfte. Die Touristen steigen in einen Bus mit offenem Verdeck, um sich durch die Stadt fahren zu lassen. Die Sonne brennt. Wer da noch keinen Hut hat, kauft sich einen. Der Cortez-Palast mit Riveras Neudeutung der Geschichte und Zapata auf dem weißen Pferd ist geschlossen. Wegen Erdbebenschäden, sagt ein Militär in hellbrauner Uniform, der den Eingang bewacht. Kommen Sie in 2 Jahren wieder. Neben der Casa Hidalgo steht ein großes weißes Zelt mit einer Schlittschuhbahn darin und gigantischen Stromaggregaten. Eislaufen bei 30 Grad im Schatten. Es ist viel los. Vor dem Zelt stehen noch große künstliche Weihnachtsbäume mit bunten Paketen dekoriert. Die bunte Bretterhäuschen ringsherum sehen ein wenig aus wie die Badehäuschen früher am Strand von Ostende. Auf dem Markt gibt es vor allem grellbunt bemalte Totenköpfe und Frida Kahlos in allen Variationen. Familien bieten grüne Schaumstoffdrachen am Draht an, die tanzen können. Ein Mann verkauft einen Kaktus auf einem Lavastein. Jede Menge Luftballonverkäufer verkaufen Ballons mit Disney-Figuren und Mascha ohne Bär. Die längste Schlange ist aber vor dem Maiskolbenstand, wo es einfach nur Maiskolben am Stiel gibt mit Butter oder Mayonnaise aus großen Eimern. Die Vögel in den Bäumen machen einen wahnsinnigen Krach, noch lauter als die Mopeds und die ständig durch die engen Straßen kurvende Müllabfuhr, bei denen der hinten mitfahrende Abfalleinsammler ständig mit einem Klöppel auf ein Blechtöpfchen einhämmert. Abends wird es kaum leiser. Der Hof der wunderschönen cremeweißen Kathedrale leuchtet im strahlend blauen Licht der Weihnachtsbeleuchtung. Im Restaurant wird Touristen, die schlecht Spanisch sprechen, Guacamole mit gebratenen Heuschrecken serviert. Mexico City ist von Cuernavaca nur eine einstündige Busfahrt entfernt. Die Passagiere werden vorher nach Waffen durchsucht und durchleuchtet. Man darf keine Sonnenbrille tragen. Die Gesichter müssen jederzeit erkennbar sein. Auf den Straßen patrouillieren Polizeijeeps mit aufgepflanzten Maschinengewehren auf der Ladefläche. Allein im Jahr 2019 wurden in Mexiko 35.000 Menschen ermordet. Immer wieder verschwinden Menschen einfach so. Immer wieder werden Massengräber entdeckt. Die Forensiker des Landes kommen mit dem Identifizieren der Leichen nicht hinterher. Jetzt sind wir in der Rio de la Plata, Haus Nummer 25. Hier war die erste Unterkunft der Familie, im Hinterhaus. Ein heruntergekommenes, ockerbraunes Haus. Fenster und Balkontüren stehen offen. Ein kleines Schild am Balkongeländer wirbt für Gesangskurse und Sprechübungen. Eine schwarze, verschlossene Eisentür, ein offener Verteilerkasten baumelt über dem Eingang. Hier sind Sie angekommen, in diesem fremden Land am Ende Ihrer Reise von Transit zu Transit. Nicht weit von hier, ein paar Straßen weiter südlich, ist die achtspurige Paseo de la Reforma. Auf dem Mittelstreifen rot leuchtende Weihnachtssterne, am Straßenrand eine schier unendliche Reihe weißer Marktzelte, gläserne Hochhaustürme, an die 30 Meter hohe dünne Palmen. Hier wäre ihr Leben damals fast zu Ende gewesen. Hier ist Anna Segers nachts auf dem Weg zum Heinrich-Heine-Club bei Regen und ohne Brille über die Straße gegangen. Hier wurde sie von dem Wagen erfasst und liegen gelassen. Die Stadt rauscht um uns herum. Zum Heine-Club ist es nicht weit. Wir kommen an einem herrlichen alten Buchladen vorbei, über und über mit alten Büchern vollgestellt. Schwarz-Weiß-Fotos von Filmstars hängen von der Decke. Es gibt einen alten Katalog der neuen Pinakothek zu München, einen Band Brockhaus-Souvenir mit Fotos aus Weimar, den ersten Band der Erstausgabe von Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes. Die Tore des Hauses, wo früher der Heinrich-Heine-Club war, sind verschlossen. Das Haus daneben ist leuchtend blau gestrichen. Es ist ein kleines Theater, wo zurzeit jeden Abend ein Peter Pan-Musical aufgeführt wird. Vielleicht ist auch hier der Heine-Club gewesen, wahrscheinlich sogar. Vielleicht haben sich die Hausnummern geändert. Peter Pan hinter blauen Mauern. Eigentlich muss es so sein. Hier hatten sie damals in der Regennacht auf Anna gewartet. Hier hatte Egon Erwin Kisch seine Zaubertricks vorführen müssen, um die Wartenden nicht zu beunruhigen. Und hier hat Anna beim letzten Treffen der Clubmitglieder kurz nach Ende des Krieges gesagt, der Heine-Club bedeutet mehr als eine Erinnerung. Er bedeutet das Bewusstsein, dass wir zusammengehören. Heine hat alle Stadien der Emigration mit uns geteilt. Die Flucht und die Heimatlosigkeit und die Zensur und die Kämpfe und das Heimweh. Wir sind jetzt auf einem Punkt angelangt, wo er uns allein weiterfahren lässt, die endgültige Heimkehr. Und hatte hinzugefügt, denn was ein Künstler zurücklässt, ist kein vergrabener Schatz. Es liegt alles offen. Dann geht es noch ein paar Straßen weiter in Richtung Süden, Calle Benjamin Hill, früher Calle Industrial, Nummer 215, hellbrauner massiver Kubus an einer ruhigen Straßenkreuzung. Drei Steinstufen führen zu einer schwarzen Eisentür, keine Klingel. Oben auf dem Dach hat sie immer gesessen, ihre Erzählkordel geschwungen. Unter den aufgespannten Tüchern im Schatten hat erzählt und geschrieben, ihre Tauben gefüttert. Heute sind da keine Tücher übers Dach gespannt. Keine Spur davon, dass dieses Dach heute noch jemand benutzt. Gegenüber ist ein blau gestrichener Schönheitssalon, daneben ein Barber and Beauty Shop mit dem Namen Believe. Auf der anderen Straßenseite ein gut besuchtes Café, Studenten, Touristen, Arbeiter sitzen herum. Ein Pickup kommt vorbei, einige Männer springen heraus, bauen einen kleinen Käfig auf dem Bürgersteig auf und sperren drei wahnsinnig süße kleine Hunde hinein, stellen eine Box auf den Käfig, auf dem steht Adopta. Sie verkaufen auch Schirmmützen, auf denen Adopta steht. Aufgeregte Hunde an Leinen kommen vorbei und kläffen die kleinen Käfighunde an. Solange wir hier im Café sitzen, findet keiner der drei einen neuen Besitzer. Von hier aus ist es auch nicht weit zum blauen Planeten, Friedas Haus, wo einst die Affen wohnten und die nackten Hunde mit den Namen der Politbüromitglieder und der betrunkene Papagei. Kurz vorher an der Kreuzung Calle Viena und Calle Abbasolo muss man sich entscheiden. Zwei Schilder, zwei verschiedene Richtungen. Trotzki nach links, Frieda geradeaus. Also gehen wir erstmal nach links. Der eingemauerte Garten der Angst. Hier hat der russische Revolutionär auf seine Mörder gewartet. Hier ist der Schreibtisch, wo der Hieb mit dem Eispickel ihn traf. Der Tischkalender steht noch aufgeschlagen auf dem Pult. Seine Brille im Etui, eine Muschel, ein Stein, Diktierrollen, seine Botschaften in die Welt, hier aus diesem Gefängnisgarten in die Welt. Das Gärtchen von hohen Mauern umstellt, ein kleiner Stall mit Hasen darin, der Wachturm, der Anbau, in dem die Wachen wohnten, es gab keinen Schutz vor den Mördern. Hier endete eine Flucht. Dann endlich zu Frieda. Die Außenmauern leuchten schon aus der Ferne, lange Schlangen vor dem Tor. Tage vorher muss man reservieren, um den blauen Planeten zu betreten, ihr Haus, ihren Garten, ihr Reich. Das Reich der Künstlerin, die ihre Schreie, ihr Schweigen, ihre Worte immer direkt in Kunst verwandelt hat. Friedas Planet. Wie konzentrische Kreise umstehen dieses blaue Haus die Stände und Märkte ihres Volkes, die sie alle heute noch ernährt und jeden Tag, so scheint es, noch besser ernährt. Als würde das ganze Viertel vom Verkauf von Frieda-Porträts, Frieda-Notizbüchern, Frieda-Haarschmuck, Frieda-T-Shirts, Frieda-Kleidern, Frieda-Schnurrbärten leben. Mädchen und junge Frauen stehen in Frieda-Kleidern herum, tragen die roten Blätter des Weihnachtssterns im Haar, stehen mit Sonnenblumensträußen in der Schlange zum Museum und drinnen dann Friedas Bett, Friedas Atelier, Friedas Garten, Friedas Teich, ein kleiner farbenfroher Altar mit Totenköpfen und Frieda als Heiligenbild. Sie ist längst eine weltweit verehrte Reliquie geworden. Ihr Leben, ihre Liebe, ihr Schmerz und ihre Kunst, das alles ist in diesem blauen Haus vereint. Das Blau ist wirklich unglaublich. Das muss das wirkliche Blau aus Annas Geschichte sein. Er hing an seinem Blau, als ob es ein Schicksal wäre. In der großen Küche hatte Frida Kahlo die Namen Diego und Frida aus winzig kleinen Krügen als Wandschrift zusammengesetzt. An einer der Wände steht der Satz, den sie am Ende ihres Lebens schrieb, als man ihr nach all den Schmerzen, all dem Leid schließlich einen Fuß amputiert hatte. Wer braucht Füße, wenn er Flügel hat? Was für ein Unterschied zu Diegos schwarzem Sarkophag im Stadtteil Anahuacalli. Diego Riveras gigantische Pyramide mit den tausenden uralten Figürchen, dem Riesensaal mit seinen Wandbildern. Ein winziger Greis mit Rennfahrerhandschuhen hatte uns mit seinem Taxi dorthin gebracht. Wir hatten eigentlich in das kleine Museum im Zentrum gewollt, wo Riveras berühmtestes Bild, die Sonntagsträumerei auf der Alameda, zu sehen ist, mit dem traurigen Kaiser Zapata, dem bunt geschmückten Tod, der stolzen Frida mit den Yin- und Yang-Zeichen in der einen Hand und dem kleinen Diego an der anderen. Aber der Zwerg mit den Handschuhen will sich trotz meiner Proteste von seinem Ziel nicht abbringen lassen. Als wir ankommen, ist er sehr zufrieden mit sich. Nur wenige andere Besucher sind da. Kathedrale des Satans, hat Anna Segers dieses schwarze Haus genannt. Es ist unheimlich und einschüchternd und gigantisch. Die Totenköpfe überall, die winzigen Figuren in ihren Vitrinen, in den kleinen, schießschartenartigen Fensternischen nisten Tauben. Einige winzig kleine sind gerade geschlüpft. Durch diese schwarzen Gänge hat Diego Rivera Anna damals geführt. Sie hat sich den Tod zeigen lassen, die Kunst, die Geschichte, den Künstler als gottgleichen Führer in die Zukunft, ihn selbst, Diego, als diesen Führer auf den Bildern an der Wand. Zurück in Berlin hat sie sich immer wieder an diese Kunst erinnert, an dieses Selbstbewusstsein des Künstlers, an diese Kunst als geschichtsverändernde, weltverändernde Macht. An den Tod, der liebt und tanzt und Politik macht. An den Tod, der mehr beschwichtigt als erschreckt. Das war 1948, als sie einen Text über Diego Rivera schrieb, über seine Kunst und das Leben und den Tod. Kurz darauf war ihr Freund, ihr Ermutiger, ihr Mitzweifler, der Zauberer, Spaßmacher, Kinderfreund, der Abenteurer, der Weltreporter Egon Erwin Kisch gestorben. Da hat sie der Tod doch erneut mehr erschreckt als beschwichtigt. Da schrieb Anna verzweifelt: »Ist es dir denn wirklich gelungen, uns allein zu lassen? Es ist uns zumute, als hättest du nur einen von deinen vielen Tricks angewandt, um dich irgendwo über eine verbotene Grenze zu schleichen und später eine umso seltsamere umso wildere Reportage zu verfassen über das, was du gesehen hast, zum Beispiel jetzt zu berichten über das unbekannte Land, das einzige, das die Minister aller auswärtigen Angelegenheiten nicht kennen. Erst 35 Jahre später ist Anna Segers ihm in dieses unbekannte Land gefolgt. Sie lebte zum Schluss in einem Seniorenheim in Friedrichshagen am Müggelsee. Sie war oft etwas verwirrt, der Verstand hatte sich eingetrübt, wie damals nach jener mexikanischen Regennacht. 1981 war ihr noch die Ehrenbürgerwürde ihrer Heimatstadt Mainz verliehen worden. Oberbürgermeister Jockel Fuchs hatte sie in Berlin besucht. Auf einem Foto sieht man ihn stehend, die feierliche Erklärung ablesend. Anna Segers sitzt daneben mit großer, etwas verrutschter Brille, ihrem berühmten weißen Dutt, und lacht herzlich. Am 1. Juni 1983 ist Anna Segers im Krankenhaus gestorben. Sie bekam ein Staatsbegräbnis. Die Spitzen des Staates, die Repräsentanten der Staatskultur waren dabei. Die Honeckers, Willi Stoph. Der Trauerzug zog unter den Klängen von Schostakowitschs Marsch »Unsterbliche Opfer« durch die Friedrichstadt zum Dorotheenstädtischen Friedhof, wo schon Brecht begraben liegt, und Johannes R. Becher, Heinrich Mann und Hegel und auch ihr Mann Rhody. Er war im Juli 1952 zu ihr zurückgekommen. Sie lebten miteinander in Berlin, obwohl seine Geliebte auch mit nach Berlin gekommen war. Sie arrangierten sich, beschwiegen viel. Mein Vater vertraute der Wissenschaft, meine Mutter dem Gefühl. Sie hatte eigentlich immer recht, sagt ein freundlicher alter Herr mit weißem Haarkranz und blau angelaufenen Händen am Tisch seines Hauses in Orsay bei Paris und lacht. Er spricht ein schönes, langsames, melodisches Deutsch mit leicht französischem Klang. Er ist vor einer Weile in einer Straßenbahn gestürzt, seitdem fällt ihm das Laufen schwer. Aber nicht das Lachen, nicht das Erinnern, nicht das Erzählen. Pierre Radvani als Peter Radvani am 26. April 1926 in Berlin zur Welt gekommen, lebt seit ein paar Jahren hier draußen, nicht weit von Paris. Mit dem rasenden Motorradtaxi ist man vom Flughafen Orsay in einer Viertelstunde hier. Er hat viele Jahre als Kernphysiker gearbeitet. Er hat ein Buch über die Curies geschrieben, von dem er mir die chinesische Ausgabe zeigt. Er hat ein wundervolles Buch über seine Mutter geschrieben. Jetzt erzählt er von ihrer Flucht damals durch Frankreich. Er erinnert so viele Details. Die Suppe, die sie aßen, als sie von ihrer Mutter getrennt in einem Dorf auf sie warteten, die Abenteuerfreude des Jungen, der er damals war, wie ihm damals in Marseille, als sie alle auf ihr Fluchtschiff warteten, seine Mutter Geld gegeben hatte, damit er mit seiner Schwester mit einem Boot zur kleinen Insel mit dem Château d'If fahren konnten, wo der Graf von Monte Cristo aus dem Roman von Alexandre Dumas einst gefangen gehalten worden war. Von Tim und Struppi, die er damals schon liebte und dessen Motto seine Mutter ihm immer wieder in Erinnerung gerufen hatte. Wer hat vor nichts Angst, vor wirklich gar nichts? Tim. Und wer folgt ihm überall hin? Struppi. Er erzählt von André Breton, der auf dem gleichen Schiff wie sie Marseille verlassen hatte, der aber natürlich auf dem Deck der echten Passagiere gereist sei, mit Captain's Dinner und so, der hat sich doch nicht für die vergammelten Flüchtlinge interessiert. Er erinnert sich, wie seine Mutter ihm den Hitler-Stalin-Pakt erklärte. Er erzählt vom Vater, der meist hinter verschlossenen Türen lebte. Er erzählt von seinen Lehrern in Paris, von seiner Angst um seine Mutter nach dem Unfall, von ihrer Organisationskunst, ihrem Bemühen, vor den Kindern stets alles ganz mühelos erscheinen zu lassen. Von Pablo Neruda erzählt er mit strahlenden Augen, ja, den habe ich getroffen, sagt er. Dann kommt seine Frau Marie-France dazu, eine leise, zarte, quirlige, superfitte Dame in rosafarbener Strickjacke, die gerade von einem Kurs in deutscher Geschichte zurückkommt, den sie hier in Orsay belegt. Sie ist Französin von Geburt, vielleicht ein, zwei Jahre jünger als Pierre, sie spricht vorsichtig und langsam etwas Deutsch. Sie hat sich das mit einer App auf dem Handy selbst beigebracht. Mit Pierre übt sie immer ein wenig. Ihre Haushälterin kommt dazu. Es gibt einen roten Fruchtlikör, dann ein herrliches französisches Mittagessen, Salate, Brot, einen großen Topf Nudeln mit Rindfleisch, Rotwein dazu und Zitronenlimonade, danach eine große Käseplatte, Obst. Die beiden erzählen und erzählen. Pierre steht immer wieder langsam auf und holt ein Buch seiner Mutter. Einige sind gerade neu übersetzt worden. Le Monde hat groß davon berichtet. Ein stolzer alter Mann, ein stolzes Paar. Er erzählt von dem Gespräch mit Janka. Er nennt es ein traumatisches Erlebnis und wie ihm seine Mutter danach riet, die Klappe zu halten, aus Angst vor möglichen Konsequenzen in der Zukunft. Da wollte ich nur noch weg. Schließlich holt er noch ein Buch aus dem Regal, ein altes, kleines Büchlein aus der Inselbücherei. Das kleine Buch der Tropenwunder. Das hat ihm seine Großmutter, Annas Mutter, nach Paris geschickt, weil sie Angst hatte, er könne sein Deutsch vergessen. Und auch an den Abschied am Bahnhof von Straßburg erinnert er sich noch, wie die Großmutter ihn und seine Schwester an seine Mutter übergab und sie zum letzten Mal sahen. Sein Buch über seine Mutter trägt den Titel »Jenseits des Stroms«. Am Ende des Besuchs schreibt er mit zitternder Schrift und kleinen Buchstaben noch eine Widmung in mein Exemplar, an Volker Weidermann, der es versucht, beide Seiten des Stromes zu erfassen. Très amicalement, Pierre Advani. Dann begleitet er mich auf zwei Stöcke gestützt sehr langsam zur Tür. Wir verabschieden uns. Ich gehe die lange Einfahrt hinab zur Straße. Es ist ein regnerischer Tag. Im Tal von Orsay ist es leise. Eine Welt für sich. Am Ende seines Buches hatte er geschrieben, »Ich sage mir oft, dass ich Glück hatte, eine solche Mutter zu haben. Sie konnte zuhören und verstehen. Sie hatte ein Gefühl für Menschen und Situationen. Sie sah sie und schätzte die tief in jedem Wesen verborgenen Kräfte und Werte. Sie war aufgeschlossen für die Empfindungen, die eine menschliche Seele ergreifen. Und sie konnte so wunderbar erzählen. Sie hörten »Brennendes Licht«, Anna Segers in Mexiko, von Volker Weidermann. Nach dem gleichnamigen Buch erschienen im Aufbau Verlag, gelesen von Burkhard Klausner. Regie Wolfgang Stockmann, Ton und Schnitt Sebastian Quartflieg. Produziert von Stückwerke, die Kulturfirma. Eine Produktion von der Audioverlag.